Sonntagabend, 18 Uhr und 4 Minuten. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Guten Schönen guten Abend. Abend. Hallo. Hallo. Guten Abend. Was ist da los? Ja. Ihr da draußen, wir da drin. Und die in Bayern. Ich wollte nur anmerken, dass die Überwindung der männlichen Gesellschaft ein moralischer Imperativ ist und dass sie alle maskulinen Umtriebe ihrem regionalen Gender-GAU-Beauftragten melden sollten. Das war der offizielle Teil. Psychiatrie in Bayern, aktenkundig psychisch krank. Patienten sollen bei der Polizei gemeldet und Daten 5 Jahre gespeichert werden. Ja, das ist so im Kielwasser des bayerischen Polizeigesetzes mitgeschwommen, diese Info. Und das sind ja recht weitreichende Sachen, die einem da widerfahren können, wenn man psychisch krank ist, also zum Beispiel depressiv ist oder schizophren oder was auch immer. Das erinnert so ein bisschen an die amerikanischen Background-Checks, ne, wo die immer Waffenvergabe nach Ja, urteilen, ungefähr. zum Beispiel, ja. Aber halt, also bei uns kannst du ja gar, also es gibt eigentlich keinen Grund für solche Background-Checks, schon gar nicht bei Leuten, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen. Ne. Ja. Wobei halt auch die Sache ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen psychisch Kranken in einer Ausnahmesituation hast, der um sich schlägt und in einem Restaurant, weil er jetzt einen Rappler bekommen hat und dann die Polizei halt vor Ort ist und dann Personalien aufnimmt, dann können sie halt auch in der Akte nachgucken und sehen, oh, dem geht's vielleicht nicht so gut, der hat vergessen, seine Tabletten zu nehmen und jetzt ist er psychotisch und bringen ihn dann in ein Krankenhaus. Also es muss ja nicht notwendigerweise sein, dass das jetzt negative Folgen hat, dass diese Daten aufgenommen werden. In den USA zum Beispiel sind häufig bei, wenn die Polizei jemanden erschießt, der halt verdächtig ist, ist es halt oftmals jemand, der psychisch krank ist. Also was war es, einer von vier oder einer von fünf erschossen in den USA, ist ein psychisch Kranker, der halt einen Rappler hat. Deswegen, also ich weiß nicht genau, warum sie die Daten sammeln wollen, aber ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Generell weniger Daten und weniger Staat ist immer gut, aber in dem speziellen Fall weiß ich es einfach nicht genau. Also. Werden die Menschen tatsächlich in der Klinik untergebracht, dann wäre es möglich, dass sie Zeitschriften oder Tonträger künftig nur noch dann besitzen dürfen, wenn sie einer Überprüfung zustimmen. Okay. Zudem ist das geplante Gesetz zu, Besuche einzuschränken oder nur videoüberwacht stattfinden zu lassen. Das sind halt Sachen, die mir als Team Rechtsstaat halt überhaupt nicht gefallen. Weil selbst auch, also selbst jemand, der vielleicht eine Gefahr für sich oder andere ist, hat ein Recht auf Privatsphäre, meiner Meinung nach. Und dann Besuche einschränken oder nur videoüberwacht stattfinden lassen. Da ist doch normal sowieso, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Psychiatrie ist. Ich kenne das halt nur aus Gefängnisfilmen, ja, mit dieser Wand zwischen den Leuten. Ich weiß nicht, ob das da genauso ist, aber. Also ich finde wirklich auch, dass man hier gerade einfach einen Apparat aufbaut, der ganz bestimmte Prozesse macht und die vielleicht ein bisschen zu weit gehen und einschneidend sind. So Fehldiagnosen gibt es ja auch und dann wird interessant zu schauen, wie es ausgelegt wird, das meine ich eigentlich. Außerdem sollen halt die Daten, über die Abel eben gesprochen hat, also zum Beispiel Diagnosen, Therapie, Befund etc. pp., sollen Verwaltung, Sicherheit und Justiz sowie anderen Behörden zur Verfügung gestellt werden können. Die Personalabteilungen von Behörden sollen allerdings nicht darauf zugreifen können, wird gleich beruhigt. Aber trotzdem, ich weiß nicht. Da wird man als Kranker praktisch in so eine Maschine gebracht, aus der es im Endeffekt dann kein Entkommen mehr gibt. Also die Ja. haben nicht aus Mollat gelernt, die Bayern, sondern sie haben aus Mollat gelernt, dass sie das genauer festlegen müssen, ihre Unterdrückungsmethoden. Also, ich weiß nicht. wie ihr das seht, aber ich finde das ziemlich, ziemlich eklig. So eine Katalogisierung und so eine praktisch Vorverurteilung. Ja. Also gewisse Datenbanken für irgendwelche Leute, die eingewiesen wurden in die Psychiatrie beispielsweise, was du vorhin gesagt hast, ob die gewisse Medikamente brauchen und oder sowas, das gibt es schon, aber hier geht es wahrscheinlich auch wieder um eine Datenbank, wo die Kriterien dafür dann nicht so ganz hoch sein werden, wie sie bis jetzt sind. Ja, die Frage ist halt, wer entscheidet hier, dass jemand psychisch krank ist und läuft das einfach in einem Verfahren, wo das einfach abgestempelt wird oder wird das ordentlich geprüft? Das ist ja immer der Knackpunkt. Man muss es halt eine Möglichkeit der Polizei auf die Gesundheitsdaten zuzugreifen oder ist es nur eine spezielle Polizeidatenbank? Was habe ich eben gesagt? Es war, dass die sollen 5 Jahre gespeichert werden. Andere Behörden, darunter Verwaltung, Sicherheit und Justiz, sollen Zugang zu dieser Datei erhalten. Also das ist eine spezielle Datei, ja, spezielle Datenbank. Mhm. Interessant wäre zu wissen, worauf sie mit dem Gesetz hinaus wollen. Also aufgrund von welchen vorausgegangenen Ereignissen sie eine Änderung anstreben. Weil wenn jetzt zum Beispiel häufig Menschen hast, die sich dem Vollzug entziehen, in denen sie sich in eine Psychiatrie einweisen lassen, dann könntest du das auch nachvollziehen, dass du dort mehr ins Leben der Leute reinschnüffeln möchtest. Aber generell ist das irgendwie undurchsichtig. Also ja, wenn man das Ganze dann noch zusammennimmt mit dem Polizeigesetz, das wir ja vor 2 Wochen oder wann besprochen haben, wo es diese Geschichte mit der drohenden Gefahr gibt, ne? Also, dass jemand schon, wenn der Polizist dann glaubt, der Typ könnte in nächster Zeit irgendwas machen, dann darf man ihn schon festnehmen und für bis zu 3 Monate und Verlängerung in Haft behalten. Das heißt, das macht es ja nur noch schlimmer, weil der Polizist guckt dann in seine Datenbank und da steht, der Typ hat eine depressive Phase gehabt vor 4 Jahren. Und dann sagt er, ach, das ist einer von diesen Amokläufern. Ja. Ich muss ganz kurz sagen, das macht schon ein Richter, aber der Richter kann das halt mehr, also er kann es selber im eigenen Ermessen festlegen, alle 3 Monate das zu verlängern. Das macht nicht der Polizist selber. Aber im Endeffekt hat das ja genau den gleichen Hintergrund, wie du gesagt hast. Wenn der Richter kann dann ja auch in diese Datenbank gucken und kann direkt sagen, ja, hier vor 5 Jahren war da mal was. Deswegen habe ich eine Begründung, den als Gefährder einzustufen. Und ja, nur da spielt ein Richter schon eine Rolle. Bei dieser Gefährderdatenbank, wo Leute halt aufgrund, dass sie ein Gefährder sind, halt festgehalten werden dürfen. Und ja gut, natürlich, das, was du meinst, ist wahrscheinlich eher das Gefahr im Vollzug, was noch ein bisschen ausgeweitet wird, dass die Polizisten halt vor Ort einschreiten dürfen. Um diese Unterscheidung, drohende Gefahr. Und die war ja, also die lag schon im Ermessensspielraum der Behörden, ob die Gefahr droht oder nicht. Ob das jetzt ein Richter oder ein Polizist ist, kann ich natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich es falsch und einen Schritt Richtung 1984. Ja, also bei der Inhaftierung für 3 Monate ist das auf jeden Fall ein Richter. Das kann ein Polizist nicht einfach so machen. Ja. Ja, das hier war eine sehr lebhafte Debatte im Bundestag in der vergangenen Woche zum Thema IT-Sicherheit, aus der ich hier nur mal diese Zwischenfrage gerne abspielen will. Also eigentlich könnte man davon noch mehr gucken, weil es halt wirklich sehr lustige Beiträge teilweise waren. Also auf jeden Fall eine Empfehlung für euch, nach dem Stream vielleicht nochmal sich was anzuschauen. Ich spiele jetzt aber hier mal nur den kleinen Ausschnitt ab. Ja, ich bin in dem Fall etwas überrascht. Also ich habe jetzt hier eine Diskussion erlebt von Juristen, von, ich glaube, Politikwissenschaftlern etc. Ich bin in dem Fall ganz einfach Diplom-Informatiker. Und was ich hier erlebt habe an der Diskussion, sind sehr viele Schlagworte. Herr Bernstiel, Sie sagten in dem Fall, dass Sie alle Maßnahmen ergriffen haben. Wenn Sie sich zum Beispiel überlegen, dass hier ein, in dem Falle von Deutsche Telekom, in dem ist ja zentraler Provider, Netzknotenrechner von Huawei kommt. Und wenn da Firmware von den chinesischen Herstellern mit drauf ist, die Sie nicht kennen, was sagen Sie denn dann? Wie operieren Sie? Wissen Sie überhaupt, was Firmware ist? Vorausgeschickt. In dem Fall wäre für mich mal interessant, was tun Sie denn da? Wie gehen Sie denn da vor? Also die Gesamtdiskussion war für mich etwas ja, losgelöst von der Realität. Deswegen geben Sie doch ein paar Fakten dazu. Herzlichen Dank. Wir sollten schnell antworten. Diese schnelle Antwort kommt. Dafür haben wir das BSI und selbstverständlich weiß ich, wovon Sie sprechen. Und bitte unterstützen Sie uns doch bei dem Vorhaben, genau diese Offensivfähigkeiten, von denen ich vorhin gesprochen habe, auszubilden, damit wir in Zukunft auch in der Lage sind, gegen unsere Feinde im Internet auch vorzugehen. Vielen Dank. Okay. Aber es hat gerade sinnmäßig nicht so viel Sinn gemacht. Ja, selbstverständlich. Das hat absolut Sinn ergeben. Er hat gesagt, ja, die anderen manipulieren die Firmen, weil wir machen das auch. Das hat er doch gerade gesagt, oder habe ich da was falsch verstanden? Selbstverständlich weiß er, wovon geredet wird. Die Firmware von was manipulieren wir? Preis vom Grundig-Smartphone oder vom Telefunken-Tablet oder was willst du? Wir brauchen offensive Firmware-Kapazitäten. Genau, das sagt er. Offensive Kapazität, ja. Er hat gesagt, ich hatte ihn so verstanden, dass er für die Firmware das BSI hat. Ja, der sagt, ihm wird ja die fehlende Fachkompetenz unterstellt und darauf würde ich mal sagen, meinte er, dafür haben wir das BSI. Das BSI sagt meistens nicht umgesetzt, das ist ja das Blöde. Aber warte, BSI heißt doch Bovine, Spogiforme, Enzephalopathie. Warum haben wir jetzt BSE in der IT? Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Abel. Ah, okay. Ich dachte gerade, wir hätten IT-BSE. Auch Neulandministerium. Ja, also auf jeden Fall die Grünen haben diesen Antrag gestellt, um den es bei dieser Debatte ging. Und das richtet sich so ein bisschen gegen die Pläne von der CDU, das mit Offensivmaßnahmen, was der Herr gerade angesprochen hat. Also die CDU ist irgendwie der Meinung, man könnte irgendwie dagegen hacken, wenn man gehackt wird und so weiter und so fort. Und es war aber witzig auf jeden Fall, was da so teilweise rausgehauen wurde an Sachen. Deswegen diese Debatte war sehr unterhaltsam, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, das Ding ist ja generell, die meisten Bundestagsabgeordneten, die sind ja um die 60 rum, 57 irgendwas im Schnitt. Bei der SPD, CDU und deswegen ist jede Debatte über IT-Sachen einfach interessant anzugucken. Also, ja. Ich bin auch alt, aber ich kenne mich mit Computern aus, so mal, um gegen das Stereotyp vorzugehen. Hm? Junge Freiheit, Achse des Guten, Tichys Einblick, AfD, Sprache und Vokabeln. Wir haben hier einen Blog-Eintrag, der ein bisschen die Runde gemacht hat diese Woche. Über 1 Million Hits. Ich habe den in einem Tweet von Mario Sixtus entdeckt, der den Worten, scroll mal runter, da kommt so eine Liste von Worten, die angeblich praktisch die Rechten in einer Diskussion entlarvt. Genau da unten er wollte dem noch hinzufügen, Mario Sixtus: Ich bin gegen Extremismus von rechts und links. Das ist also nach Sixtus auch ein Indiz dafür, dass man es praktisch mit einem Nazi zu tun hat, wenn er gegen rechts und links ist. Aber ja. Und natürlich seht ihr ja hier, was so alles, wenn ihr das benutzt, euch als Nazi outet. Gender Mainstream, ja, alle, die das sagen, sind auf jeden Fall Nazis. Mhm. Ja. Ja, direkte Demokratie auch. Ne? Drachenlord ist auch sehr lustig, oder? Drachenlord. Konservativ freiheitlich. Da fällt mir hier von dem Lucke diese neue Partei ein. LKR, liberal-konservativ heißen die doch. Ja, und vor allen Dingen herrschaftsfrei. Ne? Das ist auch gerade ein Wort, was nur Nazis benutzen. Konservativ freiheitlich. Und auch, was ich auch sehr mag, ist oben noch Ceterum censeo, also Carthaginem esse delendam. Außerdem merke ich an, dass Karthago zerstört werden muss. Und Genosse ist auch total das rechte Wort. Gegen Identitätspolitik ist ein Zeichen dafür, dass man meint, was. Ich muss sagen, also auf jeden Fall ziemlich krasser, eklatanter Rassismus gegen Kirgistani. Also da muss ich wirklich meine Stimme erheben. Weil Kirgistani werden ja auch verunglimpft. Also das kann ja wirklich nicht angehen. Hey Chris, such mal auf der Seite nach Antifeminismus. Bevormundung. Ist auch gut. Ja, Red Pill natürlich. Ich liebe das Grundgesetz und Verfassungspatriot. Ist auch rechts. Trigger Warning Safe Space. Hey, Safe Space. Trigger Warning Safe Space Snowflake. Moment mal, die Worte habt ihr doch angeschleppt. Also bis auf Snowflake, das haben wir uns ausgedacht. Aber die anderen sind doch von euch. Zwangsgebühren. Wie geil, Volkstod ist auch, also Eihard Volkstod ist also, zeigt auch, dass man Nazi ist. Rechts ist, oder wie? Einfach das Wort Zwangsgebühren. Allein es gibt das keine Zwangsgebühren mehr, es gibt auch kein Tabu mehr und es gibt auch keinen Klartext mehr. Es gibt auch kein Vaterland mehr und auch eine Heimat nicht mehr. Also jetzt Linguist wirst da viel Spaß haben in den nächsten Jahren. Wenn ich mir das so anschaue. Mit den ganzen abgeschafften Worten. Ja, ja, genau, genau. Und wenn ich mir das so anschaue, wie viele Worte da jetzt zu einem bestimmten politischen Lager hingehören, was sowieso sehr stark mit Hate Speech in Verbindung gebracht wird und dann auch entfernt und gelöscht gehört, frage ich mich so, okay, gut, ihr könnt das gerne so eure Wehwehchen haben. Meine Frage ist nur dann, was wollt ihr damit erreichen? So, ihr macht euch selbst die Freiheit geringer, über Ideen zu reden, und damit könnt ihr nicht sagen, dass ihr für Freiheit einsteht. Wisst ihr, wie ich meine? Hm. Du bist gegen Identitätspolitik und damit ein Nazi. Ja, ich bin dagegen, okay? Bin dagegen. Tut mir leid, tut mir nicht leid. Islam nix gut, ein Wort. Islam nix gut, ein Wort. Denkverbot. Shadowban. Shadowban, wie geil. Flintenrutschi darf man auch nicht sagen, wenn man die von der Leyen für eine verfehlte Verteidigungsministerin hält. Warum ist da Drachenlord drin? Haben sie nicht aufgeführt. Bei G fehlt was. Das ist das Schlimmste. Gamergate, meinst du? Stimmt, fehlt. Stimmt auch. Fehlt auch in den Hashtags. Klartext, Tacheles gegen Zensur, das ist auch rechts. Was haben wir bei denen? Ach gut, okay. Ach gut ist, wenn du Hashtag Ach gut benutzt. Opferindustrie, Opferabo, Schuldkult. Deplorable, ja, sowas sagt es auf jeden Fall ein Nazi. Mein Profil ist nur Satire. Paulanergarten, was sollte denn da drin? Wegen der Geschichten, die da erzählt werden. So, ja. Warum sollte man nochmal auf Leute hören, die sich so eine Liste zusammenstellen und dann diktieren wollen, was erlaubt ist und was nicht? Dann ist alles viel einfacher für dich im Alltag. Ja, aber da gibt es viel weniger Dinge. Das ist nicht, heißt nicht, dass es einfacher ist. Das heißt einfach, dass du Sachen reduzierst und dümmer machst. Das ist nicht einfach. Und welcher Tätigkeit geht der Typ nach, der die Liste nochmal angefertigt hat? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe sie, wie gesagt, über den Sixtus gefunden. Nicht, dass der dann nachher wieder in öffentlichen, rechtlichen irgendwo ganz oben hockt. Die Gefahr besteht. Also solange wir es nicht wissen. Nun gut, steht die Gleichberechtigung in den Sternen. Hier geht es in dem Artikel darum, dass eine Frau Kunde und Kundin irgendwo vor einem Gericht einklagen will, damit sie auch Kundin genannt wird. Das ist wahrscheinlich eine ältere Frau, die kein Hobby hat und sich dann zu viele Richtershows angeguckt hat und sich gedacht hat, mache ich das auch mal. Und was weiter im Text wird dann drauf eingegangen, warum die Idee vom Femininum und vom Maskulinum eigentlich ein Stück weit schwachsinnig ist in der Sprache und warum es linguistisch keinen Sinn macht und dass die Leute der Sprache einen zu hohen Machtwert zugestehen. Und das war es dann auch schon. War ganz angenehm, da mal einen normalen Artikel drüber zu lesen. Also. Ja von der NZZ mal wieder. Ich glaube, die eine Frau, die das einklagt, die macht das hauptsächlich für irgendwelche Verbände oder so, weil die nicht klagen können. Ah, okay. Weil sie nicht betroffen sind. Zumindest war das am Verfassungsgericht wohl das Problem. Da muss man selbst betroffen sein. Ja, das hatten wir ja schon öfter, dass diese Verbandsklagen sind ja auch eine Forderung von der feministischen Seite, damit sie halt den ganzen Scheiß dann wegklagen können, der ihnen nicht gefällt. Ja, Big Vagina, ne? Benutzt ruhig den Fachbegriff. Der war auch nicht auf der Liste, oder? Nee, noch nicht. Und kein Wort ist illegal. Es wird eine neue Liste rauskommen, das ist dann Neusprech 2. Ja, dieses hier, das ist mir kurz vom Stream noch untergekommen, dass

Offensive Nummer 2, Offensive Nummer 3. Was ist mit Offensive Nummer 1 passiert? Tut mir leid. Da gab es noch kein Geld für. Der Angriff Steiner war ein Befehl. Ich habe ganz allein auf mich gestellt. Nazi-Sprech, Mann. Die dritte Essener Demokratiekonferenz, die ist wichtig, denke ich. Linksextremismus und linke Militanz im Internet. Angebote wenig jugendaffin. Legitimierung von Gewalt größtes Problem. Was? Die Angebote der Linksextremen sind wenig jugendaffin, oder was? Angeblich. Ich finde den Titel Raum für Gedanken ganz toll, weil du dann nicht wirklich einen Raum schaffst für Gedanken, wenn der Raum so ein kleines Kämmerchen ist, in das du dich verkriechst. Ja, so langsam sind wir am Ende. Und dann nochmal, Kinder, wie lange ist diese Liste denn noch? Ist schon beeindruckend, das kommt fehlt. Also das war gerade ein Mikro-Stream, so ein Mikro-Sonderstream. You're welcome. Die ganze Seite durchgegangen. Ja, hier habe ich mitgebracht, Bild-Zeitung lesen zur Fassungspflicht. Und zwar ging es wohl darum, dass die Barley, Justizministerin, so eine Art verpflichtende Zusatzinformationen einführen wollte. So was Ähnliches wie bei YouTube, neben Verschwörungstheorien, Videos, irgendwelche Artikel von Wikipedia eingeblendet werden sollten oder so. Das möchte die Barley wohl als Gesetz einführen. Also ich kann mal durchlesen. Wenn es darum geht, auf Kosten der Allgemeinheit zu leben, dann sind organisierte Gruppen innovativ. Rechtsextremismusbekämpfer haben es geschafft, sich als Demokratie notwendig zu stilisieren und ein dauerhaftes Stück vom Steuerkuchen zu bekommen. Parteien haben es geschafft, Steuerzahler pro Jahr um mehr als 1 Milliarde Euro zu erleichtern, einfach mit der Behauptung, sie und ihre Vereine, die sie aus Gründen der Täuschung Stiftungen nennen, seien für die Meinungsbildung der Bevölkerung unerlässlich. Ja, das ist ein bisschen die Darstellungsweise der Science-Files. Sie polemisieren auch ganz gerne mal ein bisschen. Aber das habe ich auch bei Danisch unter anderem gefunden, dass das eben von der Barley vorgeschlagen wurde, ne? Also das ist sowas Ähnliches wie das Netzgesetz in Hardcore oder so, finde ich. Was soll das? Und es dann auch noch irgendwelche reinen Informationen hier dazu einzublenden zwangsweise. Das war die Idee dabei. Ne? Oh nee, das war was anderes. Ja, aber zu einer Sache kommen wir auf jeden Fall noch, aber gut, dann. Okay. Ja, zum Adblocker wollte ich jetzt nicht mal was sagen. Hier geht es wohl eher um den Adblocker. Sorry, habe ich mich vertan. Ja, wohl, da hätte ich natürlich auch eine Meinung zu. Naja. Okay. Kannst du was zu sagen? Ja, vielleicht sagen wir zum Adblocker später noch was. Ja. Ich weiß nicht, ob du das reingenommen hattest. Okay. Ja, aber gut, da habe ich die andere Story schon mal umfassend erklärt. Ist ja auch okay. Ja. Wir dann auch zu. Hier hat das SPLC, was so das Äquivalent von der Amadeo Adorno Stiftung in den USA ist, mal wieder einen Artikel rausgehauen und wie man denn zur Alt-Right kommt. Und man hat herausgefunden, dass bei einer Umfrage 8 Menschen angegeben haben, dass sie vorher Skeptiker waren. Dass halt der Skeptiker natürlicher Einstiegsweg in die Alt-Right ist. Und was war es noch? Weil da unten ist eine Grafik, das ist sehr interessant. Das ist doch so, dass du erst wirst du Skeptiker und dann nimmst du das Schlangenöl und am Ende verkaufst du das den Leuten irgendwie. So war das, glaube ich. Da war es weiter oben, war es 8 war es, 9 war Skeptiker und 8 war Men's Rights Activist. Oh. Und Conspiracy, also Verschwörungskram, 3. Also. Und es gab sogar 5, die einfach spontan zur Alt-Right gekommen sind. Eines Morgens sind sie aufgewacht und haben gesagt, wisst ihr was? Jetzt aber hallo. All right, hier, mein Ding. Ja. Ja, das Southern Poverty Law Center hatten wir ja auch schon mal. Und das ist ja gerade besonders unbeliebt geworden durch seine Liste von antimuslimischen Aktivisten, wo halt teilweise halt ja, so Leute wie Majid Nawaz und sowas drauf waren. Und tatsächlich haben die jetzt vor 2-3 Tagen diese Liste einfach ohne Kommentar einfach gelöscht. Wer weiß. Ja, da läuft jetzt auch. Wollen die sich jetzt einfach die Blöße nicht mehr geben oder es ändert sich was? Da läuft jetzt auch ein Verfahren gegen die. Der Majid Nawaz hat die ja verklagt. Ja, gerade beim Nawaz ist es halt, also jemand, der einen Anti-Radikalisierungs-Think-Tank gründet und der kommt dann auf die Liste der antimuslimischen Hetzer. Also wirklich, wo man sich so denkt, so der war selber mal radikalisiert, wurde deradikalisiert, hat dann Think-Tank gegründet, um Radikalisierung entgegenzuwirken. Und der ist dann pfui. Und alles mit den Libertären verstehe ich auch nicht. Weißt du, Autobahnkacks. Der Normie ist ein Autobahnkack und der Nationalsozialist ist ein Autobahnkack. Und Libertärer, der will ja keine Autobahn. Also wie funktioniert das? Also ja. Ja, ich denke, wir laufen dann auch einfach wieder mehr. Ich glaube, das habe ich eingereicht. Das ist eigentlich so ein bisschen, hat der Mammon das vorweggenommen, glaube ich. Ne? Ja, also, nee, ist ja kein Ding, aber wir können dafür wieder mal in diese wunderbaren Augen sehen. Mach das bitte weg. Ja, ich glaube, das haben wir alles so ziemlich eingereicht die Woche über. Unser Titel nimmt ja auch so ein bisschen Bezug darauf, dass es halt eben irgendwie heißt, von wegen, ja, wir müssen mehr vielfältige Meinungen und der Algorithmus irgendwie von Facebook muss offengelegt werden. Da haben wir auch schon viel zu gehört von diversen unterschiedlichen Aktivisten. Und ja, gerade was hier nur in der Überschrift steht, aber in dem späteren Text nicht mehr vorkommt, das würde mich halt auch mal interessieren, inwieweit sie das halt überhaupt gesagt hat, ist dieses Ding mit der Geschlechterdiskussion. Also das würde mich auch wirklich mal interessieren, weil also ich würde sagen, dass man da durchaus von profitieren könnte. Also zumindest würde ich ganz gerne mal alle möglichen Gender-Heinis mal hier Christina auf Summers-Videos oder sowas einspielen. Aber ich denke mal, dass sie das damit eher nicht gemeint hat. Vor allem auch die Offenlegung vom Quellcode von Facebook. Was ich da halt sehe, ist dann so eine Mainstreamisierung der sozialen Netzwerke, dass du halt genauso kaputt den Diskurs haben möchtest in den sozialen Netzwerken, wie es halt im Mainstream-Medien aussieht. Und dass diese Offenlegung vom Source-Code, also vom Algorithmus, wie dir in deiner Timeline die Sachen angezeigt werden, das einzige Sinn und Zweck davon ist halt, Einfluss darauf zu haben, welche Themen auf die Agenda gesetzt werden. Und dann hast du halt deine Identitätspolitik, die rausgedonnert wird, ein bisschen Öko-Kram, und halt Atlantikbrücke und halt Mainstream-Kram einfach. Und nicht, dass der Mainstream-Kram nicht auch irgendwo seine Berechtigung hat, aber halt bitte irgendwie noch kritische Stimmen nicht per Algorithmus ausschließen, so, das wäre schön, so. Aber ja, wer Facebook benutzt, der ist halt eigentlich auch schon verloren. Ja, also ich finde das auch gerade bei Facebook eigentlich nicht schwer, sich da unterschiedliche Sachen, also viele von unseren Fundstücken hier finde ich auch bei Facebook, indem ich einfach irgendwelchen Seiten da folge, die halt irgendwelchen Kram verzapfen, der für uns sehr interessant ist, ne? So wie diese Deutsch Plus e.V. oder so. Ja, da kommen die Sachen dann zu einem, da braucht man sich gar nicht groß auf die Pirsch begeben. Also insofern sehe ich auch das Problem eigentlich nicht, dass man sich da jetzt wirklich in so eine Filterblase, wenn man das nicht will, dann ist man doch nicht in der Filterblase. Also, hab ich noch nie verstanden, diese ganze Aufregung. Ja, Thema FDP. Das hat mich ja letzte Woche, da ging das ja los, im großen Stil jetzt mit der großen Auseinandersetzung von wegen, wir haben zu wenig Frauen oder so. Also das ist schon so ein bisschen geköchelt. Ich habe auch mittlerweile irgendwie erfahren, dass wohl der Thomas Sattelberger heißt er, glaube ich, das ist einer aus Bayern, der soll da wohl ziemlich hinterher sein, diesen ganzen Gender-Kram und so irgendwie in der FDP unterzubringen. Und ja, aber es gab auf jeden Fall auch viele Stimmen, die, so wie meine, die mit diesem ganzen Zeug nicht so ganz zufrieden sind. Und auch hier die Nicola Bär. Aufgelacht haben sie die doch teilweise sogar dafür, oder?

Ja, Rassismus bedeutet auch nicht das, was die sich da ausmalen drunter. Trotzdem nennen die es so. Ja, deswegen die Frage, wird das hier denn auch mal ganz klar dargestellt, dass man halt Gleichberechtigung will, aber weil wenn das auch unter Gleichstellung läuft, dann ist das, keine Ahnung, was soll denn das sein? Den Diskurs, den haben die doch schon in den Elfenbeinturm geschoben, oder? Guck mal, das ist einfach nur Dialektik, okay? Gender hat nichts mit deinem biologischen Geschlecht zu tun, aber du sollst es genauso behandeln wie eins. So, weißt du, ja, also es werden ja ein paar wichtige Punkte hier in dem Text angedeutet. Ja, ich denke mal, die wissen das nicht. Deswegen reden sie hier von ganzheitlicher Gleichstellungspolitik. Wenn die dann nur so eine Definitionssache machen, daraus Gleichstellung, also ich weiß nicht. Ja, die wissen das wahrscheinlich nicht, dass das so ist. Also sonst würden sie ja nicht so einen Begriff wie ganzheitliche Gleichstellungspolitik verwenden, aber na ja, gut. Ja, aber auch da frage ich mich so, wenn die viel zu inkompetent sind, so einfach Begriffe zu klären, ja, warum sind die da in Positionen? Ja, das weiß man doch nicht, wenn man sich da nicht so reingewühlt hat wie wir. Also das ist halt so ein Begriff, der halt irgendwie rumschwirrt. Und dieses war ja auch. Ja, aber wenn du noch Profi sein willst, weißt du, wenn du irgendwie sagst, das ist dein, du möchtest gern was in der Welt verändern, dann möchtest du doch die Informationen haben. Ich reiß mich doch jetzt hier nicht an irgendwelchen Begrifflichkeiten hoch. Wo sind wir denn hier? Ja, ne? Tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall, dieses Jahr hat er ein bisschen merkwürdigen Titel, Männer sind Täter, keine Opfer. Aber der Inhalt ist quasi dem entgegengesetzt. Die jungen Liberalen NRW fordern, dass der Staat in Debatten von klassischen Täter-Opfer-Rollen abrückt. Gerade zum Thema Verschärfung des Sexualstrafrechts und Nein heißt Nein. Und ja, also auch nicht gerade schlecht. Aber ja, die werden da wahrscheinlich auch noch nicht. Sehr, sehr löblich, aber wie gesagt, das mit der Gleichstellung und mit der Gleichberechtigung, da bitte ich auch alle Zuhörer mal drauf zu achten. Das heißt Gleichschaltung. Ja. Ja, auch bei diesem Ding, da könnte ich jetzt auch sagen, ja, jetzt könnte man hier noch so viel mehr auflisten, Duluth-Modell, keine Ahnung, wie was, theoretischer Unterbau, aber ich denke mal, dass wird der KV Paderborn hier auch alles nicht kennen. Aber es ist ja immerhin schon mal gut, dass solche Dinge überhaupt bei, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es bei den Jusos oder bei der Grünen Jugend irgendwelche Dinge gibt, die auch nur ansatzweise in diese Richtung gehen. Also ja, ich will ja auch gar nicht zu kritisch sein, aber ich sage ja auch, der Ansatz ist ja gut, nur ja, die Sprachregelung, ne, wenn man die Sprachregelung beachtet, dann wird es gefährlich mit der politischen Argumentation. Wie meinst du das? Ja, wenn man von Gleichstellung spricht, aber Gleichberechtigung fordern will, dann soll man Gleichberechtigung fordern. Ja, weil sonst spricht man im Endeffekt nur noch, sonst zerredet man die ganze Sache und man erzielt keine Fortschritte. Können wir uns einfach darauf einigen, dass Zensur Bäbe ist für alle Betroffenen, egal ob man jetzt davon betroffen ist oder nicht? Nein. Okay, gut. Ich versuch's in so 20 Jahren nochmal. Gut. Zweiter Fall von sexueller Belästigung im WDR mit absurden Folgen. Das ist eine interessante Geschichte, weil mich diese Fälle so wenig interessiert haben, dass ich mir den ersten Fall nicht angeguckt habe, weil in diesem Artikel mir dargelegt worden ist, dass sich eine Person für eine andere Person beschwert hat, also die betroffene Person. Ihr war es nicht wichtig genug, sich selber zu beschweren beim Personalrat und man will auch zum Personalrat gehen und nicht zur Polizei. Und man will auch anonym bleiben und man will auch nicht damit zu tun haben, aber eine anonyme Belästigungsverleumdung in den Raum stellen, die noch nicht mehr in eigenen Worten der beteiligten Leute, war es noch nicht mehr klar, ob das überhaupt Belästigung darstelle. Also war es wahrscheinlich ein anzüglicher Kommentar. Man hat gesagt, dass eine Person einer anderen Person in den Ausschnitt geguckt hat. Und dass man einen Vertrag hatte, der nur befristet war und dass es einen Haufen Machtgefälle gibt innerhalb der Unternehmensstruktur und auch in anderen Branchen und in NGOs. Und dass ja das MeToo-Phänomen absolut weit verbreitet ist. Und auch wenn niemand zur Polizei gegangen ist und niemand zum Personalrat gegangen ist, hat man festgestellt, dass es Millionen von Opfern im WDR gibt. Und ich fand den Artikel toll und das Korrektiv ist eine Publikation, die wichtig ist, um den Menschen beizubringen, was schlechter Journalismus ist, als abschreckendes Beispiel. Gekennzeichnet durch die Öffentlichkeit laufen und sagen, es guck mich an und sich Kacke ins Gesicht schmieren. So kam mir das vor, nachdem ich den Artikel gelesen habe. Ja. MeToo wird einfach... Ist man noch in dem Zusammenhang mit dem Tom Buro und der Christiane Seitz? Nein, da wurde nichts erwähnt. Man wollte anonym bleiben, weil man weiß, dass es Verleumdung ist. Und ja, also es ist einfach nur Verleumdung und eine Säuberung von Leuten auf hohen Positionen, die man halt selber gerne hätte. Jemand, der auf Zeit eingestellt ist, spricht mit jemandem, der ein hohes Gehalt verdient innerhalb von dem Unternehmen und sagt dann danach, ich wurde belästigt, damit die Person gefeuert wird. Das ist alles. Also da müssen sich Frauen dann auch nicht wundern, wenn man nicht mehr mit ihnen arbeiten möchte, wenn sowas bei rumkommt, wenn man sie in die Firma reinlässt. Also das ist mein Voraussehen von der MeToo-Kampagne, dass es einfach nur auftreten wird, dass weniger Frauen Chancen in der Wirtschaft haben, weil man einfach keine Lust hat, sich die Karriere von einer Emanze kaputt machen zu lassen. Also, ja. Und hier, Breitbart, ich weiß nicht, die schönste Quelle könnte seriöser sein, aber wenn wir etwas weiter runter scrollen, sehen wir ein interessantes Bildchen von den Gerichtsverhandlungen de Moore gegen Google. Und wir haben hier zwei verschiedene Kulturen, die von einmal von weiß männlich dominierte US-Kultur und einmal die oft unsichtbar gemachte, untergewertete, nicht männliche weiße Kultur. Und dann haben wir zum Beispiel so Sachen wie: Wenn du viele Zahlen verwendest, dann ist das weiß und männlich. Wenn du weniger Zahlen verwendest und eher Zitate erzählst und Geschichten, dann ist es ein nicht weiß-männlicher Kulturbeitrag innerhalb der Firma. Und wenn du Meritocracy, also Meritokratie, also Fähigkeit der Menschen wertest, also Mitarbeiter haben möchtest, die nicht so dumm sind, ihre Arbeit zu machen, dann ist es weiß-männlich dominiert. Und wenn man die Systeme zur Verantwortung ziehen möchte für gleiches Auskommen, also dass alle Leute dasselbe verdienen, dann ist es eine nicht weiße männliche Kultur. Und generell sieht man hier, wenn man das alles halt point by point, also Punkt für Punkt übersetzt, sieht man, dass halt Google komplett voll mit SJW-Kram ist und dass es im Grunde einmal die normale Gesellschaft ist und einmal dieses Intersektionalitäts Feministen, Postmodernisten, Kulturmarxisten-Narrativ. Und ja, einmal braucht man den Erfolg der Gruppe und einmal wollen die Leute individuellen Erfolg haben und einmal gibt es einfach halt einen Unterschied zwischen, die einen wollen halt marxistische Ideale und die anderen wollen halt normale, liberale, marktwirtschaftliche Ideale in der Firma vertreten sein. Und die tut man halt rassisch klassieren. Am besten gefällt mir das mit dem Konflikte vermeiden bei den bösen, weißen Männern und Konflikt ist produktiv und nötig bei den, also wir wollen uns einer Kultur annähern, in der wieder mehr irgendwie Konflikte entstehen oder was. Genau. Und gerade am Arbeitsplatz, brauche ich am Arbeitsplatz wirklich Konflikte oder ist es besser, die zu vermeiden? Oder sage ich das nur, weil ich ein weißer Mann bin? Ja, wenn mein Boss reinkommt und einen Stapel Rechnungen hat und zu mir sagt, schreib die bitte, dann ist es wichtig, dass ich Konflikte aufkommen lasse, oder? Wenn der Boss reinkommt und will, dass du ein Logo designst, dann ist es wichtig, dass du ihn anschreist und sagst, so nicht! Weil, Gründe, weil ich verstehe es nicht. Also, es liest sich einfach nur wie Intersektionalität und das, was normale Menschen im Arbeitsleben als normal annehmen. Also, weil es halt am besten funktioniert. Nicht unbedingt, weil man sich das so rausgesucht hat, sondern weil es einfach das ist, was am ehesten zu Erfolg in der Wirtschaft führt. Und ja, hier haben wir nochmal einen Artikel. Und Dungeons and Dragons hat ja früher schon die Jugend verdorben in den 80er Jahren. Da waren es die christlichen Moms, die gesagt haben, nach einem Selbstmord von einem jungen Herrn, der Dungeons and Dragons gespielt hat, hieß es, dass man dieses Spiel als Brettspiel verbieten soll. Und heutzutage haben wir von Stanford, von der renommierten Universität, einen Professor, der sagt, dass Dungeons and Dragons halt ein System von weißen männlichen Privilegien halt fortsetzt. Und es ist halt eins zu eins dasselbe wie in den 80ern. So, ist einfach nur zum Kopfschütteln. Also, ja, aber das ist ja auch eigentlich schon flogging a dead horse, weil Wizards of the Coast, ja, die Leute, die Dungeons and Dragons heutzutage machen, haben ja dieser ganzen Nummer schon komplett nachgegeben. Es gibt doch jetzt, hatten wir ja in irgendeinem Stream, glaube ich auch, gibt ja jetzt die Elfen, die spontan ihr Geschlecht wechseln können. Und die Elfenhelden, die sind meistens nicht cis und so. Solche Sachen, das passiert ja. Und ich habe auch einen Text von der Magic-Karte die Woche gesehen, die angeblich echt ist, wo es auch darum ging, dass er irgendwie der Intersectional Queer Hero of irgendwas ist im Flavortext. Also die geben denen doch schon alles, was sie wollen und schmeißen D&D dabei aus dem Fenster. Also das ist ein schlechtes Beispiel einfach, Dungeons and Dragons. Das Schöne ist aber halt, dass diese Regelwerke für die Ewigkeit sind und dass man dann einfach die alten spielen kann und den neuen nicht kaufen und dann gehen die halt pleite, sind eh nur noch Hüllen ihrer selbst. Ja, den goldenen Soundfall hatten wir auch in den letzten Wochen öfter mal. Das war oder ist ein Preis, der vergeben wird hier von den, ich weiß gar nicht, wie heißen die, Rosa-Hellblau-Falle heißen die, glaube ich, irgendwie als Verein. Und ja, unter anderem hier, wie heißt sie? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Domscheit-Berg, genau. Anke Domscheit-Berg ist da mitverantwortlich, hat auch getrommelt für den GoFundMe für die Aktion und so. Und nominiert waren dann am Ende, ich weiß nicht, geht das mit dem Artikel oder dem Z-Artikel, wo die Nominierten drin waren. Weiß ich, da hatten wir irgendwie technische Probleme mit. Auf jeden Fall war es eine Plüschbohrmaschine, irgendwie, die der Vater dem kleinen Sohn schenken sollte. Eine Plüschbohrmaschine. Und das war... Hervorragend, eine Plüschbohrmaschine. Ja, die spielt ein Schlaflied, wenn man hinten an dem Zippel zieht und ist plüschig und man... Ja. Kann wie Papi eine Bohrmaschine haben, aber das ist natürlich total böse. Dann gab es noch irgendwie, jetzt fällt mir der andere Scheiß nicht ein, es gab noch einen Barbie-Experimentierkasten von Cosmos, also sowas Pinkes mit wissenschaftlichem Inhalt, was ich ja eigentlich einen ganz guten Ansatz finde. Das stand natürlich auch auf der Liste, aber der Rest, da muss ich jetzt gerade nochmal hier selber nachgucken, was der Rest war. Es war die Bibel für Frauen und Männer. Das wird besonders den Chris erfreuen. Die Bibel für Frauen und Männer war noch dabei. Und wo haben wir den Rest? Hier haben wir die Plüschbohrmaschine, die Bibel, der Experimentierkasten. Dann ein Spielzeugkatalog, in dem sie es gewagt haben, auf der gleichen Doppelseite auf der einen Seite eine Nähmaschine zum Spielen und auf der anderen Seite eine Werkbank zum Spielen abzubilden. Der ist auch deswegen nominiert worden, weil es würde an damals erinnern, als es noch Werkeln und Handwerkern nennt es hier die Preisverleihungsseite. Werkeln und Handwerkern, weil ich erinnere mich an Werken und Handarbeit. Also das mussten übrigens in meiner Schule auch die Jungs machen. Also wir mussten ein halbes Jahr mal an irgendwelchen Sachen rumgeschnitzt. Und das andere halbe Jahr haben wir gehäkelt. Das musste ich damals schon machen. Ja. Aber ja, also so eine Katalogseite mit verschiedenen Spielzeugen, die waren alle nominiert. Die Bibel, ja, genau. Und gewonnen hat der Barbie-Experimentierkasten. Und da haben wir dann hier tolle Fotos von der Preisverleihung, wenn der Chris vielleicht mal so einfach mal so durchscrollt, damit man mal sieht, was da los war. Ja. Also da so ein paar Gestalten standen da rum. Der eine hatte rosa, also aus Protest, so rosa Plüschschuhe an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, das Ganze kann doch eigentlich nur 5 Minuten dauern. Also, oder vielleicht halten die dann noch Vorträge, die Leute. Und das ist die Begrüßung. Anne hat wie immer ein unsagbares Kleid an. Die sieht ja eh immer aus wie... Ja. weiß nicht, kannst ja noch mal ein bisschen durchscrollen, es kommen halt noch ein Bilder, ein paar Bilder von den Gästen oder so ein Scheiß. Nee, hier kommt eigentlich nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob das Archiv das irgendwie. Ja, das hat das Archiv wieder gefressen. Ja, hier wären eigentlich überall Bilder gewesen. Ja, schade. Aber ja, also sie haben den Barbie-Experimentierkasten gewählt, weil er halt rosa ist. Und oh, schlimm. Da schon, also er wagt es praktisch, Mädchen, die eigentlich so auf rosa Scheiß stehen, einzufangen mit dem rosa Scheiß. Und innen drin ist aber der gleiche Inhalt wie in jedem anderen Experimentierkasten von Kosmos. Nur mit einem anderen Buch, mit Barbie halt. Also sie nehmen jemanden, der eigentlich in dieser Schiene rosa drinsteckt und zeigen ihm was Blaues. Da deswegen verstehe ich überhaupt nicht mehr, wo da dann der Hass herkommt, so ein Ding. Da hätte ich dann lieber die Bibel für Männer und Frauen vielleicht abgestraft, als jetzt den Barbie-Experiment hier fassen. Aber das kann sich jeder zu Hause selber nochmal nachentscheiden. Ihr kennt ja jetzt die Nominierten. Und dann schaut mal, was bei euch rauskommt. Wer den goldenen Zaunpfahl bekommt oder ob ihr das Geld vielleicht wieder spendet an irgendwie. Die Bibel für Männer und Frauen. Ja, ich sehe schon so bildlich vor mir. Wahrscheinlich hat Jesus als letztes verreckend am Kreuz noch irgendwie gesagt, den Frauen geht es immer am schlimmsten. Ja, ja. Ich habe hier gerade auf deren Seite auch ein gutes Bild gefunden. Da gibt es einen Rucksack, wo ein Preisschild damit dabei ist, wo drauf steht Bücherrucksack 4 für Forscher, nur für Jungs. Und ich wette mit dir, da sitzt ein Marketing-Experte dahinter und denkt sich, wie kann ich dir Manzen anpissen, dass die es auf jeden Fall kaufen. Ah, richtig, schreib nur für Jungs drauf. Und da ist ein Haufen Moms, die angepisst sind und sagen, nee, ich bin jetzt gegen das System. Das ist ein Akt des Widerstandes. Ich mein Kind mal. Ist der coolste Affe im Dschungel. Genau. Price. Ja, ja. Gut, kannst du mal ein bisschen runterscrollen, vielleicht so zu 10%. Das wird da links angezeigt. Das ist eine sehr herzzerreißende Story, muss man wirklich sagen. Da werden sehr viele ganze negative Vorurteile, die manche Leute manchmal haben, leider bestätigt. Aber es ist einfach so eine krasse Story, dass ich die mal vorstellen wollte. Im Endeffekt geht es darum, werden die Bilder bei dir nicht angezeigt? Also bei mir werden sie im Archiv schon angezeigt. Hier irgendwie nicht. Naja, dann erzähle ich einfach mal jetzt die Kurzfassung der Version. Wir haben ja auch noch einige weitere Sachen zu tun. Ah, da haben wir es. Ja, da sehen wir einmal die glückliche Familie. Genau. Gehst du noch mal ein bisschen runter? Also, wir haben zwei sich liebende Ehepartner, die halt verschiedene Kinder adoptiert haben. Insgesamt 6 Kinder. Die sind sehr aktiv gewesen, sind auf verschiedenen Demonstrationen auch mit den Kindern gewesen und haben halt einen schönen Lifestyle gehabt. Allerdings ging das hinter den Kulissen leider nicht so happy zu. Und zwar, ja, im Endeffekt haben die beiden die Kinder ziemlich vernachlässigt. Bis hin zu einer Art und Weise, dass die Kinder mitten in der Nacht zu den Nachbarn gegangen sind und die um Essen gebeten haben, weil sie schon seit Tagen nichts mehr zu essen bekommen haben. Das war wohl auch nicht unbedingt ein Mangel an Geld oder sowas, sondern die haben die Kinder einfach vernachlässigt. Die genauen Umstände sind da noch nicht so ganz klar, was die Beweggründe waren. Aber die haben im Endeffekt eine filmreife Sache hingelegt. Die sind in mehreren Staaten gewesen, wo dann irgendwann darauf aufmerksam geworden wurde, dass sie die Kinder halt nicht ordentlich versorgen. Dann sind sie in einen anderen Staat gezogen, haben sich immer weiter zurückgezogen, haben auch die ganzen gesellschaftlichen Klischees ausgenutzt, dass sie gesagt haben, gut, wir schicken unsere Kinder nicht in die Schule, weil da werden die gemobbt, weil wir sind halt zwei Frauen zusammen und wenn man lesbische Eltern hat, wird man gemobbt in der Schule und dann dürfen die halt zu Hause Homeschooling quasi machen und sind immer weiter vernachlässigt worden. Dann sind sie jetzt leider tragischerweise vor kurzem, halt vor 2 Wochen ist es jetzt glaube ich her, 3 Wochen vielleicht, sind sie nochmal auffällig geworden, den Child Protective Services, weil auch wieder die Nachbarn darauf aufmerksam gemacht haben. Und daraufhin hat man sie ein paar Tage später quasi aufgefunden, wie sie mit 6 Kindern halt und die beiden Eltern über eine Klippe in Kalifornien gefahren sind. Alle waren tot. Es wurden noch nicht alle Leichen von allen Kindern gefunden. Es ist jetzt auch weiterhin dabei rausgekommen, dass die Frau, die am Steuer saß, war auf jeden Fall betrunken. Also das konnte man nachweisen. Und bei den Leichen der Kinder, die man halt bergen konnte, hat man auch Beruhigungsmittel festgestellt. Kann man jetzt nicht sagen, ob die betäubt waren, aber es waren halt auch Schlafmittel, die da festgestellt wurden. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr trauriger Fall. Aber es ist vor allem deswegen so tragisch, weil diese beiden Frauen immer auf einer Welle der Sympathie geritten sind und das einfach eiskalt für sich ausgenutzt haben. Ja, beispielsweise, wo die in einen anderen Staat gezogen sind. Ich glaube, von Montana nach Washington State sind sie gezogen. Und dann haben die, wo die Nachbarn gefragt haben, ja, warum sind sie denn umgezogen? Dann haben die halt auch wieder solche Sachen erzählt, wie ja, die wären halt belästigt worden von Leuten, die halt irgendwelche Sachen in ihren Garten gestellt hätten und angezündet hätten. Wobei sie eben, ja, wegen den Behörden halt umgezogen sind im Endeffekt. Also es ist eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte. Ich kann einfach nur froh sein, dass es solche Sachen nicht allzu oft gibt. Aber leider, Leute, es gibt es. Es ist ein langer Artikel mit sehr vielen Details. Man kann auch noch weiter runterscrollen, sehr viele andere Fotos. Und es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu dieser Story zu sagen. Wie gesagt, das war jetzt die Kurzfassung tatsächlich. Auch wenn es etwas länger war. Da seht ihr die Familie. Eines von den Kindern war wohl auch relativ bekannt. Ja, das sieht man hier auf dem Bild. Das Bild mit dem Polizisten, das ist halt bei einer Demonstration in Portland passiert. Ja, also wirklich. Eigentlich hätte alles sehr gut laufen können, aber naja. Ich finde es auch vor allem sehr bemerkenswert, dass die Eltern 6 Kinder adoptieren konnten. 6 verschiedene. Und ja, also ist schon wirklich bemerkenswert, die ganze Geschichte. Aber auch ein ganz schöner Schlag in die Magengrube, so hättest du mal ankündigen können. Eine Triggerwarnung gebraucht. Ja, böse. Ja, übel. Ich auch. Ja, tut mir leid, es sollte jetzt gar nicht so ein Downer sein, aber ich sag ja, es bestätigt wirklich die härtesten Negativ-Klischees, die man sich vorstellen kann, und es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig. Das mit der Adoption hat bestimmt was mit dem Alter der Kinder auch zu tun, die meisten wollen, wo die Säuglinge haben, die meisten Adoptivanwärter, Adoptionsanwärter. Ja, und wie gesagt, ich wünschte, ich würde mir es ausdenken, leider ist es genauso passiert. Traurig, traurig. Oh, Trans-Objects. Materializing queer time in US transmasculine homes. Also das wird jetzt doch etwas komödiantisch anscheinend, hä? Also in Trans-Objekte, die sich in queeren Haushalten materialisieren, die transmaskulin sind. Und in diesem Papier geht es darum, dass wissenschaftlich die Frage aufgeworfen wird in Gender, Place and Culture, also Gender, Ort und Kultur, dass man denn öfters als Wissenschaftler in den Haushalt von queeren Transmenschen gehen soll und dort seine Aufmerksamkeit mundänen Geografien der Transgender-Leben widmen soll. Also man soll aufschreiben, heute gehen wir zum Supermarkt und wir haben eine Vase auf der Veranda stehen und über solche Sachen sollte man im Journal für feministische Geografie mehr schreiben, weil es geografisch wichtig ist, auch das persönliche Leben zu erfassen von transsexuellen, queeren Personen. Und interessant ist, dass viele Universitäten diese Artikel kaufen müssen und das Journal auslegen müssen. Also du kannst wortwörtlich viel Geld damit verdienen, dass du wissenschaftlich keine Erkenntnis hervorgebracht hast, sondern einfach nur forderst in einem wissenschaftlichen Artikel, dass man geografisch das Wohnzimmer und die Veranda von queeren Transsexuellen erforschen soll. Und das ist wichtig, dass es sowas gibt. Und ich bin froh, dass wir endlich die Systeme der Unterdrückung aufbrechen und uns den wichtigen Fragen widmen. Also Architektur wird jetzt auch langsam, rückt in den Fokus von gewissen Leuten, meinst du, oder was? Nein, nicht Architektur, sondern wortwörtlich. Du sitzt im Wohnzimmer und guckst die Wand an und sagst dann, das ist aber ein schönes Muster und da steht ein Schrank, der macht sich ganz gut in der Einrichtung und wie das in deiner transsexuellen Queerness rüberkommt, wenn du zum Beispiel ein Poster an die Wand hängst. Und das also wird jetzt in der Architektur dann, ja? Ja, da stand ja auch, dass Objekte, die eine Bedeutung haben, sind praktisch die Manifestation queerer Zeit. Das heißt, du kannst deine olle Vase dann auch irgendwann dem Museum aufdringen und sagen, die hat so viel queere Zeit gesehen. Ja. Die müsst ihr ausstellen. Das ist halt, ist heute so. Mehr von Realität Islam auf Facebook anzeigen. Genau. Ja, das ist auch wieder so ein Fall von Algorithmus von Facebook, was der mir so zuspielt. Also scheinbar, also die Realität Islam hat Geld dafür bezahlt, dass ich mir dieses Video angucke. Und deswegen wollte ich es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hier kriegen sie es quasi gratis. Also in diesem Video geht es darum, warum das schlecht ist, Mädchen zu verbieten, Kopftuch zu tragen, bevor sie religionsmündig sind. Und der gute Mann sagt halt eben, dass die alle in die Hölle kommen, wenn sie es nicht rechtzeitig machen. Und deswegen ist das ganz furchtbar, wenn man denen das verbietet, weil dann kommen die ja in die Hölle. Ich hatte in dem Video auch einen drohenden Unterton wahrgenommen, wo man meinte, ja, und dann pass auf, was mit der Gesellschaft passiert, wenn das oder das umgesetzt wird. Und um ehrlich zu sein mit dem Kopftuchverbot, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, dass du nicht weißt, wie viele Leute so ticken. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Also, aber einfach nur ein Verbot davon, dann haben die Leute eine Vorstellung, die der Mehrheitsgesellschaft zuwiderläuft, die sie halt im stillen Kämmerchen vor sich hin trällern. Das macht die Sache nicht unbedingt besser. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob das unbedingt so laufen würde. Also es gibt ja auch gewisse Resthoffnung, dass die Leute dann ihre Koffer packen und irgendwo hinziehen, wo sie dann das Mädchen nicht in die Hölle kommen muss oder so. Das ja, du hast ja vorhin das Prinzip der Religionsmündigkeit angesprochen. Das kann man vielleicht mal ganz kurz darstellen. Im Endeffekt geht es darum, dass ein Kind unter 10, da entscheiden die Eltern über die Religionsmündigkeit. 10 bis 12, glaube ich, da, wenn das Kind eine andere Religion will, dann kann es halt zumindest Einwand dagegen erheben. Und ab 14 darf es sich komplett entscheiden, auch dann dürfen die Eltern halt die Religion nicht mehr vorschreiben. Das vielleicht noch als Kontext dazu, weil du das Wort gerade gesagt hattest. Also diese Abstufung kannte ich jetzt noch nicht, aber das mit 14 ist auf jeden Fall richtig, ja. Ja, das war ja auch diese Woche. Scheinbar gibt es hier Bestrebungen, in Ägypten jetzt Atheismus unter Strafe zu stellen. Ja, die finden das echt ein bisschen komisch, wenn man nicht an Gott glaubt. Das habe ich auch nicht, habe ich auch nicht richtig verstanden. Das ist auch mal erlebt bei so Leuten. Die wollen aber weiter eine Tourismusdestination bleiben, oder? Wie geht das unter einen Hut? Keine Ahnung. Geht da aus dem Artikel hervor, aus welcher Ecke das kommt? Weil, ich meine, Ägypten hat ja eine Militärregierung und ob die Militärregierung jetzt unbedingt so hart, so nah an der Religiosität dran ist, das, ich weiß nicht. Vielleicht macht er das ja, um die Position zu befriedigen oder irgendwie ja, sowas. Ja, um die anderen wahrscheinlich dann glücklich zu stellen. Welche Ecke kommt denn das? Vielleicht ist das Sinai-Region. Das ist ja auch ISIS angesammelt. Also Unterstützung für ISIS. Wäre natürlich ein besorgniserregender Trend, wenn jetzt das halt natürlich in Ägypten trotz der eher militärgerichteten Regierung jetzt auch noch den religiösen Charakter dazu bekommen würde. Also das finde ich persönlich auf jeden Fall schon nicht so schön. Kann eine schlimme Situation auch noch verschlimmern, leider. Das muss ja nicht unbedingt sein, nicht wahr? Das gilt jetzt aber nur für Ungetaufte oder was, nicht für Christen, ne? Nehme ich mal an. Ja, also hier meinen sie jetzt halt eben, dass die Militärdiktatur halt auch gegen die Atheisten vorgeht, weil Atheisten mit der Mursi-Regierung zusammenhängen. And of course, moderates. Ach ja. Ja, was soll man da auch noch sagen? Es sind jedes Mal dieselben Nachrichten aus dem Mittleren Osten. So wird es halt nichts mit weniger Hütten, die brennen. So. Eine Gesellschaft, die Atheisten das Leben schwer macht, ist eine rückständige Gesellschaft, weil alles, was an wissenschaftlichen Errungenschaften hervorkommt, entweder von Atheisten oder von kommt oder von Atheisten, die so tun in der Öffentlichkeit, als ob sie gläubig wären, weil sie Verfolgung befürchten müssen. Aber so ziemlich jede wissenschaftlicher Betrieb in einem Land funktioniert nur wirklich, wenn du Atheisten Schutzräume gewährst. Also. Nun, in der Zwischenzeit baut Äthiopien weiter den Renaissance-Damm. Da gab es jetzt eine Einladung zu Gesprächen, wie man das mit der Wasserverteilung denn bald so regeln konnte zwischen Äthiopien, Sudan und Ägypten. Und Äthiopien und Sudan haben gesagt, so, wir sehen keinen Bedarf, mit euch jetzt darüber zu reden. Da könnte auch noch was auf uns zukommen, ein weiterer Konflikt. Ich hoffe es ja nicht. Aber über den Renaissance-Damm haben wir ja schon mal gesprochen. Wenn Syrien irgendwann komplett Asche ist, müssen die ja irgendwo weitermachen. Da bietet sich dann Ägypten an. Ist ja auch unrechtmäßige Herrschaft. Könnte also irgendwem einfallen, da Druck zu machen. Ja, und hier geht es um eine Frau, die sich überlegt, ob die Person, die das Kopftuch trägt, Schlampe denkt. Und die wütend ist. Und ich fand das irgendwie merkwürdig. Einfach der Artikel liest sich wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. So, ist einfach so lauchmäßig. So. Ich meine, ich habe vorhin auch gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Verbieten. Auf der anderen Seite, wenn du deine liberalen Werte halt nicht verteidigen tust, dann kannst du auch gleich in der Pfeife rauchen. Und der Artikel ist halt so in der Pfeife rauchen. Manier geschrieben. Also, ja. Das fand ich auch interessant. Wir hatten ja sonntags die Nicht ohne mein Kopftuch Hashtag-Kampagne und irgendwie Huffington Post waren die einzigen, die halt direkt darauf reagiert haben und zu dem Zeitpunkt, dass der Artikel draußen war, hat niemand was drüber geschrieben. Ich habe jetzt heute nochmal gegoogelt, es haben noch einige Nachrichtenseiten was drüber geschrieben, aber so direkt irgendwie nach dem Hashtag was geschrieben, nachdem der am Trenden war für viele Stunden, da hat sich dann auch nur Huffington Post was dazu getraut und das finde ich halt auch wieder sehr interessant, weil Huffington Post ist ja, so sagen wir mal, so eine Blog-Aggregator-Seite, wo viele Leute schreiben können und wo die Hürde, etwas zu schreiben und zu veröffentlichen, sehr niedrig ist. Ich finde es aber interessant, dass die Qualitätsmedien, wo du ja einen Haufen Journalisten hast, die auf Twitter die ganze Zeit rumgammeln, die auch den Trending-Chart sehen können, dass bei all diesen Leuten sich niemand gedacht hat, da schreibe ich jetzt mal was drüber, sondern dass man da sich gedacht hat, da warte ich mal ab, vielleicht kann man das irgendwie ja, versinken lassen, es wäre besser, wenn man nicht drüber schreibt. Oder ich weiß nicht, wie das zustande kommt, dass man bei feministischen Hashtags irgendwie noch am selben Tag 20 Artikel aus Mainstream-Medien hingeklatscht bekommt und hierbei nicht ohne mein Kopftuch, wo die Leute ja einem streng konservativen Islam gefordert haben, dass ja die Gesellschaft krank ist und dass Kopftuchverbot furchtbar ist und dass das ja Pflicht ist und dass das ein Angriff auf die muslimische Identität ist, da war dann irgendwie die Presse so, ich weiß nicht, ob ich mir das getraue, das mache ich lieber nicht, weil ich habe zwar Journalismus mit Haltung, aber ich habe halt keine Eier, weil warum soll ich die auch haben? Ich habe einen Genderbeauftragten, der sie mir abklemmt. Ja. Und hier ist man halt von einem, ich hatte einen Account halt, sich die Mühe gemacht, viele der Accounts, die unter nicht ohne mein Kopftuch gepostet haben, zusammenzufassen. Und man sieht halt, dass, also mich würde das wundern, wenn das tatsächlich sogar noch einzelne Leute waren, weil so gammlige Profile kann man auch einfach mit einem Bot erstellen. Aber ja, ich mache mir auch nicht die Mühe, jetzt einen Hashtag hinterher zu recherchieren und eine Datenanalyse aufzustellen, um zu gucken, wie sich das denn entwickelt hat. Ob das mit einem Bot war oder nicht. Aber so eine Übersicht ist ja schon nicht schlecht, was er da hatte. Jetzt habe ich nochmal eingereicht hier, das hatte der Danisch gepostet, und zwar war der mal wieder bei einer Veranstaltung zum Thema Hate Speech, und zwar eben, wie es da steht, ja auch mit dem Augstein und der Hayali. Und er zieht da immer über die her, aber in dem Fall fand ich es eben nochmal ein bisschen auffällig oder ein bisschen besonders, dass die Hayali eben hier auf so einen Vorwurf so abweisend reagiert hat. Und zwar hatte er eine Frage gestellt während der Veranstaltung, ob es nicht eben so wäre, dass ja so Hassrede gerade gegen Journalisten auch deswegen eben auftritt oder vornehmlich deswegen auftritt, weil man sonst die Leute nicht mehr erreicht. Also der freundliche Leserbrief von früher, den liest eben keiner mehr sozusagen. Man muss sich ja schon Aufmerksamkeit da verschaffen. Und da meinte die Hayali eben, das wäre eine Unverschämtheit sozusagen, ihr zu sagen, sie wäre selber schuld, wenn sie solche Hassrede-Sprüche kriegt oder so. Irgendwelche Beleidigungen per E-Mail oder sowas. Ja, fand ich nochmal ganz aufschlussreich eben, wie weit sie da glaubt, eben überhaupt nichts mit zu tun zu haben, so mit dieser ganzen Problematik. Dass da nicht eben auch ja, die normalen Journalisten ihr Anteil haben, ne? Mit der Art und Weise, wie sie berichten und die selektive Darstellung teilweise, die sie eben liefern. Und dann eben nicht bereit zu sein, das Ganze mal zu diskutieren, da reagieren die Leute dann eben entsprechend drauf. Ich finde das auch relativ nachvollziehbar, aber sie eben nicht. Der Augstein meinte aber eben, dass er den Ansatz gut fände oder so immerhin. Naja, ja, würde ich einfach nur als Leseempfehlung auch angeben. Ich habe den tatsächlich auch gelesen und ich fand den sehr interessant. Also Danisch ist ein guter Mann. Er hat da ja auch mehrere schon von gehabt, der war ja schon auf verschiedenen Veranstaltungen. Und immer wieder stellt er auch diese fiesen Fragen. Ne? Warum denn die Leute alle einer Meinung sind, die da auf dem Podium sitzen oder sowas zum Beispiel. Ja, das trifft dann schon, das finde ich auch gut. Ja. Wenn der Twitter-Mob attackiert, oder als der Twitter-Mob hinter mir her war, das ist ein Artikel, der geschrieben worden ist darüber, wie ein linker Twitter-Mob jemanden aus einer Neueinstellung als Journalist direkt herausgemobbt hat und mit einer Briefschreibekampagne und halt Unterstellungen, was er denn alles gesagt und getan hätte, halt seinen neuen Job gekostet hat. Und ich fand es einfach interessant, sozusagen die Nacherzählung zu lesen. Und ja, es ging um jemanden, der eher auf der konservativen Seite steht und die Linken, die haben ihn halt gejagt und die Aussagen selber sind nicht mal mehr wirklich schlimm. Es ist halt wirklich so, dass du mit den Augen rollst und dir denkst, meine Fresse, Leute, ist es wirklich notwendig? Aber ja, hier habt ihr einen Fall eines Twitter-Mobs. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, könnt ihr den lesen. Das ist interessant. Der gute Herr Abdel Samad hat ein neues Buch geschrieben. Und in diesem Interview geht er auf Probleme ein, die die Einwanderer in Deutschland stellen. Und der Interviewer, der ist relativ verschreckt, man merkt es richtig. Und ja, also ich kann mal kurz vorlesen von Abdel Samad. Natürlich gibt es viele Muslime, die sich auch durch individuelle Leistung gut integriert haben. Aber das sind die Ausnahmen. Wir reden ja von der Masse von den Muslimen als Kollektiv. Die Zuwanderung von Muslimen nach Europa war insgesamt keine Erfolgsgeschichte. Man muss das einfach mal einsehen. Die erste Generation hatte Vollbeschäftigung und kaum Probleme in der Gesellschaft. Aber die dritte Generation, die hier geboren und sozialisiert ist, die Produkt unseres Bildungssystems ist, findet trotzdem unsere Freiheit nicht attraktiv und jubelt lieber einem Erdogan zu. Einem autoritären Herrscher, der in der Türkei eigentlich die Demokratie mit Füßen tritt, der die Islamisierung vorantreibt. Da kann man nicht von einer gelungenen Integration sprechen. Wenn wir sehen, dass 43% aller Arbeitslosen in Deutschland Migrationshintergrund haben und dass die Mehrheit davon Türken und Araber sind, dann kann man nicht von Erfolg sprechen. Wenn man die Zahl der Salafisten sieht, die sich verdoppelt hat, die Zahl der Gefährder, die sich verdreifacht hat, und wenn man die Sympathisanten für den IS und für die Fundamentalisten sieht, wenn man die Probleme an den Schulen sieht, Antisemitismus und Gewalt, dann ist es eine Selbstlüge, von einer gelungenen Integration zu sprechen. Und das Interview geht genauso weiter und Abdel Samad hat ein Buch geschrieben, wieder ein neues, die Integration, ein Protokoll des Scheiterns. Da hat er einige Bücher geschrieben, ich habe auch ein paar davon schon gelesen und ich war eigentlich nie enttäuscht von dem Buch. Also Integration, ein Protokoll des Scheiterns gibt es auch auf Audible, also dort werde ich es mir holen und ich werde euch in der nächsten Sendung davon Bericht erstatten. Also und das Interview ist auch sehr lesenswert. Also es geht genauso weiter und du merkst voll, wie der Interviewer halt, ja, wie ihm unangenehm wird und wie er sagt, ja, aber nein, so darf man das nicht sagen und das ist ja nicht in Ordnung. Und Abdel Samad ist einfach nur so, hey, ich krieg Personenschutz, ich kann nicht ins Kino, nicht ins Theater, weil ich Muslime kritisiere. Ah, was willst du, Alter? Ich bin ja nur Probleme, die wir haben. Ja. Ja, dieses hier war sehr interessant für mich. Ich habe ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, was dass so die Kirchen in Deutschland für Sonderrechte haben. Zum Beispiel gibt es ja da diese Ausnahmen im Arbeitsrecht, dass halt die Kirchen erwarten können, dass die Leute, die für die Kirche arbeiten, und das wird auch vererbt an die Firmen, die quasi von der Kirche gegründet werden. Also die Kirche ist auch, oder die Kirchen vielmehr, sind halt auch also ziemlich Rekordhalter im Firmengründen in Deutschland. Also da gibt es noch zig Gesellschaften irgendwie, die damit dazugehören. Unter anderem auch irgendwelche Mediengesellschaften und so. Und da wird das auch hinvererbt. Also auch wenn halt eben diese Gesellschaften jetzt nichts direkt mit der sogenannten Verkündigung zu tun haben. Also damit halt eben irgendwelche Messen abzuhalten, Gottesdienst, dass man halt so unter kirchlicher Arbeit verstehen würde oder Seelsorge oder so, gilt das halt eben trotzdem, dass die dann da diese besonderen Loyalitätspflichten, wie man das auch manchmal nennt, haben, also weil da halt in dem Artikel vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz drinsteht und dass halt eben die Mitarbeiter sich loyal verhalten müssen zu der Kirche, was dann so viel bedeutet wie zum Beispiel Mitglied sein in der Kirche. Jetzt gab es hier ein ganz interessantes Urteil vom Europäischen Gerichtshof, der also jetzt in einem konkreten Fall, wo eine Dame eine Anstellung nicht bekommen hat und dann darauf geklagt hat, halt eben befunden hat, dass jetzt in diesem Fall also die Kirche nicht das Recht hatte zu erwarten, dass die Teilnehmer, die da sich bewerben, dass die auch Kirchenmitglieder sind. Die Kirche besteht zwar darauf, jetzt in dem Fall, dass sie die Dame abgelehnt haben, weil sie, wie es hier unten hieß, das habe ich auch noch nie gehört, so ein Spruch, einen Fachhochschulabschluss und keinen Universitätsabschluss hatte. Also ja, scheinbar ein großer Unterschied. Ja, auf jeden Fall ging es hier um irgendwas, was wir normalerweise wahrscheinlich nicht so gut finden würden. Nämlich diese Stelle war für, wo stand das denn hier? Da ging es um irgendwie was mit Demokratie, Krams, Bums. Schiedene nehmen die auch nicht, ne? Zum Beispiel. Ich meine, unter Umständen. Ich könnte das auch besser verstehen, wenn das jetzt direkt einen Job in der Kirche betreffen würde, also irgendwie ja, genau. Priester oder so. Ja, genau. Das sind ja Angestellte von Caritas oder so, die Pflegeberuf machen oder sowas hauptsächlich. Und der Arbeitsplatz wäre auch da, wenn die Kirche nicht da wäre, sagen wir mal so. Ne? Ja. Das ist vielleicht der Unterschied dabei. Ja, aber auf die Art und Weise, also ich kenne ganz viele Leute, die sich taufen lassen mussten, weil sie irgendwo einen Job angefangen haben. Ja. Meistens ist es immer so, dass man ein Jahr machen kann ohne und nach einem Jahr sagen die dann halt so, jetzt entscheide ich mal. Ansonsten bist du weg. Ja. Der Kollege wollte zurück in die Kirche, nachdem er ausgetreten war, um zu heiraten. Und der Pastor hat ihm richtig ins Gewissen geredet. So nach dem Motto, also, sie glauben jetzt also an Gott, ja? Und dann erzählen sie doch mal ein bisschen was davon. Okay. Ja. Das kenne ich immer, sowas kann ich noch nicht, aber okay. Ja, also auf jeden Fall hat der Gerichtshof jetzt hier gesagt, dass also das nur zur Bedingung gemacht werden kann, wenn das objektiv geboten ist. Und die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Aber dieses Urteil, das scheint mir auf jeden Fall so ziemlich im Widerspruch zu stehen zu dem, was halt eigentlich in unseren deutschen Gesetzen drin steht. Also ich bin mal gespannt, ob wir da bald nochmal dann auch unser Gesetz ändern müssen. Weil, wie gesagt, es ist eigentlich so, dass die Kirchen diesen Status vererben an die Gesellschaften. Das ist speziell so da festgeschrieben. Und ja, dieses Urteil sagt ja jetzt quasi, dass das nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Und deswegen, aber steht das nicht sowieso im Widerspruch mit dem Gleichberechtigungsparagrafen? Ja, deswegen gibt es ja extra diesen Paragrafen in dem allgemeinen Gleichberechtigungsgesetz, Gleichbehandlungsgesetz heißt es ja, als Ausnahme halt. Weil das ist ja sowieso generell das Ding mit Kirchen in Deutschland. In der Verfassung steht ja drin, dass die Kirchen selbst Verwaltung machen können. Aber natürlich im Rahmen der geltenden Gesetze. Und dafür gibt es dann halt zig Ausnahmen in den geltenden Gesetzen, damit dann halt eben auch im Rahmen der geltenden Gesetze halt auch bedeutet, dass es halt eben wiederum nicht im Rahmen der geltenden, für alle anderen geltenden Gesetze ist. Ja. Na, das sind dann halt so die Tricksereien bei der ganzen Sache. Ja, ja, auf jeden Fall wollte die irgendwas mit Demokratie-Kram irgendwie machen und die hatte irgendwie bei einer anderen Organisation, warum finde ich das jetzt nicht mehr? Ah ja, genau, hier stand das. UNO-Antirassismus-Komitee, wo irgendwie die Kirche irgendwelche Leute verstellt. Finde ich klasse, finde ich gut. Mehr UNO-Antirassismus-Komitees mit der Kirche. Ja, finde ich klasse. Ja, und da haben die halt eben hier gesagt, eine Mitgliedschaft in einer evangelischen Kirche oder ACK, das liest man auch häufiger mal, also bei irgendwelchen Ausschreibungen im Bereich soziale Arbeit ist das ja ganz oft, da hatten wir ja auch häufiger darauf hingewiesen, als wir uns mit diesen ganzen, wir müssen soziale Berufe aufwerten, Dingen beschäftigt hatten, die Frau Franziska Griffey, die habe ich jetzt die Woche über auch ständig bei Facebook wieder gesehen, wie sie da in irgendwelchen evangelischen Bildungszentren aufgeschlagen ist, aber in irgendwelchen Diskussionen darüber, über die Aufwertung von sozialen Berufen, da ging es ja nie darum, dass man da irgendwie mal an dieses kirchliche Arbeitsrecht rangeht. Und das hatte uns ja auch schon ziemlich gewundert, oder mich zumindest. Da hatten wir ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Stimmt, die bleiben ziemlich außen vor, wenn es darum geht, ja. Ja. Also dieses Urteil wird auf jeden Fall mehrere Konsequenzen nach sich ziehen. Erstmal wird ein deutsches Gericht der Dame die 10.000 Euro Schadensersatz wahrscheinlich zusprechen, die gefordert hat. Und dann wird es halt wahrscheinlich auch noch weitere richtungsweisende Entscheidungen in anderen Bereichen dazu geben, weil der kirchliche Träger hat argumentiert, dass die Dame nur einen Fachhochschulabschluss hatte und keinen Hochschulabschluss und dass das der ausschlaggebende Grund war. Aber das Gericht hat eben halt auch anerkannt, weil die Dame vorher woanders gearbeitet hat, dass diese Qualifikation damit in Ordnung wäre und dass das als Begründung nicht ausreichend wäre. Und das ist halt auch ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe, weil der Arbeitgeber ja eigentlich die Qualifikation selber einschätzen kann. Und vielleicht haben die sich ja die Arbeit von der Dame angeguckt und gesagt, ja, die hat zwar viel geleistet, aber trotzdem haben wir einen höheren Anspruch an uns selber. Und das Gericht hat halt gesagt, nee, daran liegt es nicht, sondern daran. So. Und die Antidiskriminierungsrichtlinie muss jetzt auf EU-Ebene geändert werden. Und dann das deutsche dementsprechende Gesetz auch. Also viele Änderungen alleine aus diesem Gerichtsurteil. Ja. Weil sie die Kippa trugen. Antisemitischer Angriff in Berlin. Ja, das ist ja ein konkreter Fall gewesen von zwei Israelis, die in Berlin unterwegs waren und im Endeffekt ist es so gewesen, dass der eine zum anderen mehr oder weniger gesagt hat, ja, du traust dich wahrscheinlich nicht hier in die Kippa zu tragen und hier rumzulaufen und der andere hat halt auch gesagt, so ja, es passiert schon nichts und dann ist halt was passiert und der hat das auch auf Video aufgenommen und ich denke mal, das haben viele Leute im Internet sich schon angeschaut. Das werden wir jetzt hier nicht unbedingt abspielen. In den Links findet ihr da ein Interview von der Deutschen Welle mit einem von den beiden, der den Fall dann auch nochmal aus seiner Perspektive schildert. Und ja, das ist einfach nur ein sehr grafischer Fall, der in dieser ganzen Antisemitismus-Debatte, die jetzt wieder hochkocht, ja, ein ziemlich krasser Fall gewesen ist in der letzten Woche. Ja. Ich frage mich, inwieweit das vergleichbar ist, vielleicht mit dem Kopftuch, mit der Kopftuchgeschichte, auf die ja auch ziemlich viele Leute etwas aggressiv reagieren. Ja, also ja, der Vergleich wurde auch gezogen. Ich hatte irgendwo, gab es einen Artikel so nach dem Motto, ja, das ist ja alles verlogen, weil in der Arbeitswelt die armen Muslime werden diskriminiert und auch bei der Kippa, da würde keiner was sagen. Aber ja, das ist halt auch einfach nur zu kurz gedacht meines Erachtens nach, weil also das Kopftuch halt eben ganz andere Sachen aussagt als irgendwie, also ja, so, also mir wäre so eine Kippa auch schon zu viel religiöser Eifer irgendwie so, aber wenigstens schwingt da nicht dieses ganze Ding mit von wegen hier, ich bin irgendwie reiner als ihr oder so mit einem Kopftuch oder so nach dem Motto, ja, ich muss mich jetzt hier verhüllen, weil ansonsten kriegt ihr alle unreine Gedanken und dann komme ich in die Hölle oder so ein Scheiß. Ja, also es ist meines Erachtens nach nicht ganz das Gleiche, auch wenn es beides irgendwelche religiösen Kopfbedeckungen sind. Ja, ich meinte jetzt auch vor allen Dingen bezüglich der Aggression, die auslösen sozusagen. Das ist definitiv auch ein Unterschied. Also ich wüsste jetzt nicht, also klar, es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Behauptungen, dass angeblich irgendwo den Leuten die Kopftücher runtergezogen werden. Aber jetzt so ein Video hätte ich jetzt noch nicht gesehen. Oder ja, vor allen Dingen, richtig, so Überfälle gibt es da nicht. Das kannst du dann wieder damit begründen, dass es eben in der Regel Frauen sind und die nicht eben ja so wegen sowas angegriffen werden. Halt. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt sicherlich, ja. Nein, werden wir so nicht rauskriegen. Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland, ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld. Das war von Ewe, glaube ich. Ist Ewe da? Ewe wollen, ha? Ja, was lese ich denn da gerade? Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland, ein Studienbericht für den Expertenrat Antisemitismus. Hast du was angeschleppt? Nee, ich habe diesmal nichts angeschleppt, aber haben wir denn ein Problem mit Antisemitismus in Deutschland immer noch? Wirklich? Jetzt zur Zeit vornehmlich doch mit dem muslimischen Antisemitismus, oder? Ja, aber also, auch wenn man auf ein Echo guckt oder so zum Beispiel. Oh. Ja, was auch ein sehr großes Thema war, war halt Mobbing und Mobbing in Schulen und in Klassen. Und da hat das dann halt auch eine Rolle gespielt. Ja, das kam ja auch dabei vor. Und ja, sehr gut, wenn über das Thema geredet wird. Ja, ja, aber in einer verbreiteten Perspektive, als es normalerweise der Fall ist. Wie lange soll das denn noch irgendwie so unter ferner liefen? Also so, ja, wir schauen zu, wie sich die eine Seite mehr oder weniger radikalisiert und die anderen Schiss kriegen und auswandern, oder wie in Frankreich, oder wie soll das weitergehen? Naja, also die Studie leider noch nicht ganz lesen können, aber ich werde es auch nachholen und dann kann ich uns im Detail aufklären. Also es ist auf jeden Fall interessant, dass normalerweise wird ja in Statistiken eher, ich höre ein Echo, Jungs, in Statistiken wird eher angegeben, dass es aus dem rechtsextremen Bereich kommt, wenn Straftaten oder halt Übergriffe verübt würden gegenüber Juden, und hier sind halt stark die Muslime irgendwie vertreten, wesentlich stärker, wie man das in den allgemeinen Statistiken wahrnimmt, die man zu dem Thema hat. Und interessant ist halt, wie die Diskrepanz zustande kommt, und da werde ich noch weitere Nachforschungen anstellen, damit wir da aufgeklärt sind und mündige Bürger sind, die wissen, was im Ländle passiert und in der Republik. Das hier war auch eine Nachricht, die mich sehr verwundert hat. Also, dass die Tagesschau sich ja dann doch mal irgendwie an das Thema rantraut und das dann jetzt sogar irgendwie als Report veröffentlicht, der Moschee-Report, und dass man jetzt herausgefunden hat, dass Homosexuelle im Islam eine sehr schlechte Stellung genießen, dass, wow, als nächstes finden sie heraus, dass in den USA McDonald's weit verbreitet ist, so in den Ländern, in denen Todesstrafe für Homosexualität gilt. Das sind muslimische Länder. Und die Länder, in denen das unter Strafe steht, sind auch mehrheitlich muslimische Länder. In Russland darf man homosexuell sein, aber man darf in den Medien keine pro-homosexuellen Medieninhalte veröffentlichen. Und an sich, ja gut, Tagesschau, mal Kontakt mit der Realität hergestellt. Dafür gibt es dann Fleißsternchen von mir, da habt ihr euch schwer verdient. Und der Konstantin Schreiber, der veröffentlicht ja hier und da mal interessante Beiträge, wenn er denn, der spricht Arabisch und der besucht öfters mal Gottesdienste, und er sagt, was er dort hört, mag er nicht so gerne hören, weil halt oft gepredigt wird, dass man in der Community bleiben soll, dass man versuchen soll, Einflüsse von den Kuffars zu vermeiden und dass man, ja. Einflüsse vermeiden, aber das Geld nehmen und hier wohnen, ja. Ja. Ja. Also. Ist ja richtig toll, dass Leute hierher kommen und sich einfach ihre Freiheiten zurechtwählen, wie sie es gerne hätten. Wenn du doch an so einen tollen Gott glaubst, dann hab doch deinen Glauben so stark und vertrau darauf, dass er einen Plan hat, und reiß nicht irgendwie umher. Ich verstehe auch nicht, wieso du nicht einfach nach Saudi-Arabien oder nach Pakistan ziehst, wenn es so toll ist. Ja, das ist Nazi-Sprech. Warum willst du dir von den ganzen Kuffars deinen Alltag verderben lassen, wenn du doch das ganz einfach auch nach Pakistan kannst? Da, weißt du. Ja, nee, komm, das ist jetzt echt Verschwörungstheorie-mäßig, okay? Komm, nee. Okay, es tut mir leid. Dass der Schreiber den Artikel vorhin da produziert hat, fand ich auch bemerkenswert. Ich fand aber auch bemerkenswert, dass er auch angedeutet hat, also er hat explizit gesagt, dass Homophobie auch in anderen Kirchen, in christlichen oder orthodoxen Kirchen halt vorhanden ist, aber es da halt einen gesellschaftlichen Druck gibt und es diesen gesellschaftlichen Druck halt vielleicht auch im Islam geben könnte. Ja, und das finde ich halt auch einen guten Ansatz und hätte ich halt auch so nicht aus der Ecke erwartet. Da stimme ich dir zu. Ja, aber das mit dem Druck, wir haben ja über 100 Reformbewegungen innerhalb des Islams, und ich sage niemals nie, und da kann sich ja auch noch viel ändern, aber irgendwie Ja, ich weiß nicht. So, mal gucken, wie lange sie reformieren. So, der Mittlere Osten wird so lange brennen, bis der Islam sich nicht reformiert hat. Und ja, so lange können wir dem Brand zugucken, wie er einfach nur lodert, dauerhaft. So, entweder es wird reformiert oder sie produzieren dauernd Flüchtlinge und sie verfolgen Homosexuelle und es ist halt, ja, täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt der Imam oder ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Also, verändern tun sich die Leute ja schon. Also es gibt ja dann Einzelpersonen, die sich dann hier entfalten können und das ernst nehmen. Ja. Dieses Problem ist einfach nur, dass diese Leute immer schon vor diesem ganzen Krisenkonflikt da diese Entscheidung getroffen haben und schon vorher rausgereist sind. Ja. Und das ist genau die Sache, wie auch in der Sowjetunion. Du hast da Leute gehabt, die, sobald sie gemerkt haben, dass da jetzt gerade irgendwie ihre Freiheit eingeschränkt wird und ihre Fähigkeit halt nicht mehr wirklich gefördert wird, dort zu sein, und sie werden quasi nicht gebraucht, sind sie ausgereist. Nach Amerika, nach Deutschland, hierher. Und ja, dann war das Land halt ärmer drum. Also das Land, aus dem und sie dann geflohen sind. Und hier geht's um... Und hier geht es um den Verdacht auf einen Korruptionsskandal in BAMF. Man hat über 1000 Asylanträge, oder glaube sogar 2000, es wurde später hochkorrigiert, Asylanträge von Jesiden einfach nur angenommen, ohne sie richtig zu prüfen, und es wird ermittelt. Na ja, gut. Ja, ich finde es ein bisschen lächerlich, hier von einem Korruptionsskandal zu sprechen, muss ich sagen. Also es hat schon was mit Korruption deswegen zu tun, weil es da wohl Hintergründe gab mit Nebenabsprachen, weil die Dame war wohl in Bremen und da sind tatsächlich Leute organisiert aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalen und ich weiß jetzt nicht mehr an welchen anderen Bundesländern halt auch rübergekommen, und das ist wohl organisiert worden und da wird halt vermutet, dass sie dafür Geld bekommen hat, deswegen Korruption. Ja, weil halt Leute aus anderen Bundesländern auf einmal da waren und man kann sich halt nicht erklären, wie das sonst passiert sein könnte. Naja, Mundpropaganda. Ich meine, wenn du weißt, da hast du eine Weichherzige sitzen, sagst du das deinem Onkel, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann Korruption sein, kann aber auch sein, dass die sich einfach hat blenden lassen von dem ganzen Moral. Also ich habe eine Bekannte in meinem Kreis, die ich nach vielen Jahren mal wieder getroffen habe, die arbeitet an der Stelle, wo du halt Asylanträge entscheiden tust. Und sie meinte zu mir, dass alle Flüchtlinge traumatisiert sind. Also da dachte ich mir dann halt auch so, ja, alle, jeder, generell, Mittlerer Osten, Traumastation, Planet Erde, weil Gründe und nichts hat mit dem Land zu tun. Genau. Ja, aber weißt du, das Problem ist ja, selbst wenn sie traumatisiert sind, ist besserer Umgang mit den Leuten einer, der sie an die Realität bindet, weißt du, sie wieder zurückholt. Und da ist Kritik von den Personen und ihrem Glauben ein sehr wichtiger Punkt. Weißt du? Aber dann zu sagen, oh nein, hier, das Kind ist hingefallen, es hat sich das Bein gebrochen, oh nee, lassen wir es einfach mit einem kaputten Bein aufwachsen, das Bein wird irgendwie schon verheilen, wir brauchen da nicht irgendwie einen Arzt holen, der da hilft. Nee, brauchen wir nicht. Weißt du, wie ich meine? Wir brauchen mehr Kampagnen mit Sternchen, mit Genderstern und Vereine, die mit Genderstern arbeiten und die richten das. Ja, genau. Ja, das habe ich nochmal mitgebracht. Und zwar, habe ich mir so ein bisschen, fand ich den Artikel ganz gut, weil wir sprechen ja auch immer über diese Sprachregelungen von der linken Seite sozusagen, die eben doch ein bisschen bescheuert sind und uns sozusagen in den Schranken weisen. Und ich finde, dass es aber eben das auf der anderen Seite auch ein bisschen gibt. Und hier der Artikel zeigt das halt mal ein bisschen. Ich lese mal in einem Teil vor, was weiter unten steht. Als Verbalradikalismus des sanften Wortes können nach Inklusion klingende positive Wendungen bezeichnet werden, Umkodierungen, mit welchen jedoch nichts anderes als Ausschließung praktiziert wird. Sprachliche Umwertungen transformierten den Schutz für Flüchtlinge zunächst zum Schutz vor Flüchtlingen, nun letztlich mittels Konstruktionen überhöhter Bedrohungsszenarien zu Schutzmaßnahmen gegen Flüchtlinge zu mutieren. Restbestände des rassisch herabwürdigen Vokabulars aus einer Jahrzehnte zurückliegenden Vergangenheit klingen durch, wenn im Kontext von Migration das Wort Überfremdung in allen seinen Sprachmutationen wieder auflebt, wenn das gesunde Volksempfinden wieder droht, mehrheitsfähig zu werden, der verschmutzte und historisch schwer beschädigte Sprachkern des Völkischen ist immer noch vorhanden und wird als rhetorische Waffe eingesetzt. Aus diesen und zahllosen weiteren toxischen Sprachresten speist sich die Hate Speech der Gegenwart, national wie international. Durch inhaltlich verkürzende Sprache wird die Komplexität der Welt zu Phrasen reduziert und damit massentauglich gemacht. Bekanntlich erzielen populistische Positionen ihre größten Mobilisierungserfolge in den riesigen, tendenziell apolitischen Bevölkerungsteilen. Doch Populismus greift längst auch nach der breiten Mitte und ist sogar in den oberen Sinusmilieus erfolgreich. Ja, ich gucke mal in den Text durch, ob ich noch ein paar gute Beispiele finde. Also ich würde das prinzipiell auch mal, ja, also auch mal die Liste, die wir da vorhin gesehen haben, von den komischen angeblich rechten Wörtern oder so, was da alles drauf stand, das ist natürlich albern. Aber ich finde schon, dass es eben verbale Entgleisungen gibt, die man in diese Richtung ganz klar deuten kann. Zum Beispiel erinnere ich mich an ein Video letzte Tage von Hagen Grell, in dem er gewisse Leute eben mit Parasiten gleichgesetzt hat. Und das zu tun ist irgendwie einfach ein Rückgriff auf so Auschwitz-Vokabular im Prinzip, ne? Also ich finde, dass es eben das da auch gibt und dass man da auch irgendwie eine gewisse Feinfühligkeit ruhig entwickeln kann. Finde jetzt aber gerade keine besseren Textbeispiele. Also es sei denn natürlich, du willst ein Echo gewinnen. Den Artikel habe ich auch gelesen. Okay. Sehr interessant. Allerdings, ich meine, er hat ein paar sehr interessante Ansätze, aber ich muss auch sagen, es ist ein sehr schwierig zu lesender Text, weil er sich absichtlich sehr viel Mühe gibt, kompliziert zu schreiben. Und unnötig, muss ich dazu sagen. Und am Ende ist er halt auch relativ inkonsequent, weil er mahnt ja die Verbalradikalisierung an und dass Leute halt irgendwie ungelimpflich wären. Und aber er, ja gut, dann spricht er halt kurz über Trump und dann macht er aber das, was alle machen. Er schimpft einfach und benutzt Verbalradikalismus und macht halt genau das, was er halt vorher kritisiert hat. Das fand ich einfach nur fast am Schluss des Textes eine interessante Note, weil, ja, ne, hehre Ansprüche, aber man wird ihm halt selten selbst gerecht, nicht wahr? Ja, das ist vielleicht auch eines der Probleme dabei, dass man irgendwie ja mittlerweile auch so viele Aussagen und so weiter markiert hat, in irgendeiner Weise rechts oder links, dass man praktisch schon gar nichts Richtiges mehr sagen kann oder so. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man eben lächerlich findet, wenn so Alltagsbegriffe auftauchen auf solchen Listen, ne? Er sagt halt, Sprachentgleisung und Feindbildrhetorik mutieren zur Normalsprache und spricht halt über Trump als der große politisch-kulturelle Entwerter, der verbal-radikale Diktionen über den Atlantik twittert und vergleicht ihn mit Ernst Jünger. Also bitte. Aber ansonsten lesenswerter Artikel, leider viel zu kompliziert geschrieben, aber trotzdem lesenswert. Okay, ja, der Meinung bin ich auch, dass es lebenswert ist, aber Ernst Jünger sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ja, da steht was von Ernst Jünger. Ja, okay, Schriftsteller. Ja, ein Schriftsteller, der halt auch nach dem Krieg noch so ein bisschen sehr in Erinnerungen nachgehangen hat. Umstrittene Person auf jeden Fall. Ja, so steht das ja auch da. Ja. Hier geht es weiter ums Moralisieren. Philosoph Robert Faller: Moralisieren ist immer eine Verfallserscheinung. Die Erwachsenensprache in der Politik und Kultur, die nur noch sprachliche Sozialpolitik der Pseudolinken und die bloß symbolische Volksnähe der neuen Rechten. Also eine Infantilisierung des Sprachgebrauchs kann ich auch feststellen. Ich habe mich ja gerade beschwert, dass der andere Artikel so kompliziert geschrieben wurde. Aber ein bisschen weniger Babysprache würde ich mir teilweise doch wünschen. Wir hatten ja vorhin die IT-Diskussion auch im Bundestag. Das stelle ich mir auch wirklich schrecklich vor. Ja, aber wer hat den netten Artikel hier eingereicht? Im Zweifelsfall immer der Ebel, würde ich sagen. Nee, das war von Mammon eigentlich. Mammon ist Bierhol. Nicht? Oder nicht? Ich glaube schon. Naja, das war im Prinzip ein Interview, was so einen ähnlichen Kontext hatte, wie das davor, was du gerade hattest. Also das ist einfach nur vertiefendes Material. Ja. Genau. Ja, da fand ich, glaube ich, den vorletzten, als das zugemacht. Abschnitt ganz gut. Nach Antisemitismusvorwürfen, Bertelsmann Music Group stoppt Zusammenarbeit mit Kollega und Fadbeng, Alter. Tolle Idee von Bertelsmann. Die profitieren die ganze Zeit davon. Jetzt irgendwie machen sie einen auf politisch korrekt oder was? Finde ich irgendwie assi. War Kollega nicht der, den hier unsere Berliner Feministenklicke so angehimmelt hat? Ja, das war er. Der, der nicht trinkt, angeblich. Ah ja, der. Stimmt, den fanden die alle so toll, die Julia und die genau. Laser-Sushi, Gott hab sie selig. Wollten so unbedingt mit ihm feiern gehen. Ja. Tja, jung, brutal, gut aussehend. 3 heißt anscheinend das Album von denen und dementsprechend, keine Ahnung, das wäre ja auch ein Klischee, wenn halt gerade solche dann solche Leute anhimmeln. Ja, aber jetzt mal ganz abseits davon, gut, ich meine, Hip-Hop ist halt brutale Sachen, ja, und es gibt da genug komische Sachen und BMG hat jetzt genug, lang genug an denen Geld verdient und die sind jetzt auch nicht schlimmer, als sie vorher waren irgendwie und also absolute komische Entscheidung von denen. Ja, Bertelsmann macht ja normalerweise gar nicht so schlechte Geschäftsentscheidungen. Mal gucken, wie sich das auf die auswirken wird. Ja. Ich denke mal, da gibt es genug Leute, die Schlange stehen. Ja, also wer auch Schlange steht, ist auf jeden Fall für die 100.000 Euro, die Bertelsmann jetzt erstmal für Bekämpfung von besorgniserregenden Entwicklungen an Schulen zur Verfügung stellt. Ja. Das ist schon lustig, oder? Auf der, die eine Hand hat so die Krokodilpuppe und die andere hat den Kasper. Und die eine sagt hier, Alter, ich fick deine Mutter. Und die andere sagt, es ist ganz schlimm, wie das an Schulhöfen zu. Ja. Ja, der nette Herr Soros, der hat übrigens wohl jetzt gerade geheiratet. Keine Ahnung. Ist einer Nicole Smith noch auf dem Medivatron? Also der hat wohl nochmal geheiratet. Der war schon mal verheiratet. Er meint's. Ja, und deswegen, weil seine neue Frau sich in Ungarn nicht wohlfühlt. Nee, wegen der, natürlich wegen dem Ressentiments, die ihm in Ungarn entgegengebracht werden, unter anderem von der Regierung. Und wohl auch wahrscheinlich, denke ich mal, von vielen Menschen, die die Regierungspartei da gewählt haben, von dem Herrn Orban. Ist ja grad, waren ja gerade Wahlen. Ja, und jetzt wird die Open Society Foundation halt ihr Büro in Budapest schließen. Das war so das europäische Hauptquartier. Und dann geht es erst nach Wien und am Ende geht es nach Berlin zu Angeleien Vorgarten. Es ist nicht schön, dass er sich bei uns so wie zu Hause niederlassen will. Hm? Finde ich toll. Ist doch prima. Bei uns wahrscheinlich hat er einfach irgendwie im NGO-Report mal nachgelesen, hat gesehen, ey, in Deutschland kontrollieren die praktisch gar nichts, du musst nur Rechtsextremismusbekämpfung dran schreiben. Und dann hat er sich gedacht, das ist cool. Ja, es gab ja schon genug Sachen, wo wir sein Logo gesehen haben. Da, ich sag nur, bei diesem einen Muslimen-Ding mit dem Sacha Baron Cohen-Verschnitt. Mhm. Ja. Dethyl-Ulusoi für die Nicht-Eingeweihten. Ja, das ist eigentlich die Nachricht, dass die umziehen wollen. Das hier war ein interessanter Artikel, der versucht, darauf einzugehen, dass es ungut ist, wenn man versucht, eine offene Gesellschaft weniger offen zu gestalten. Dadurch, dass man mit politischer Korrektheit auf dem konservativen wie linken Spektrum versucht, das einzuschränken, was Menschen sagen können. Und deswegen fand ich diesen Artikel sehr angenehm zu lesen. Erschienen ist er im Economist und der Economist tut traditionell keinen Namen mit veröffentlichen, wenn ein Artikel geschrieben wird. Ja, das war so eine Geschichte, die ist ja durch nicht nur, also ich habe hier einen österreichischen Artikel. Aber das war ja auch in Deutschland Thema und die DTIP ist wohl immer noch dabei, irgendwie die Spuren von diesen Sachen aus diversen Netzwerken zu tilgen. Und da wurden wohl irgendwie, ja, so wie so ein Schauspiel, Schüleraufführungen in der Koranschule praktisch aufgeführt von Kindern in Soldatenuniform, die dann da auf und ab marschiert sind. Und wenn du ein bisschen runterscrollst, ist da dieser Schwur. Wir schwören auf Gott, Heimat. Ups. Jetzt geht's ein bisschen sehr hin und her. Wir schwören auf Heimat, Volk, Fahne und das Heilige Buch. Irgend sowas in der Richtung. Du kannst ja mal hier, weiß ich, das Video, ne? Ist wahrscheinlich. Ja. Das Archiv. Ja, salutierende Kinder in Uniform, halt schwören, dass sie irgendwie bis zum letzten Blutstropfen für den Islam und das Vaterland kämpfen wollen. Und das halt, ja, in Österreich. Ja, und das gab es ja in Deutschland, gab es ja genau solche Bilder auch. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die da eine Veranstaltung irgendwie, die sie von der DITIB gekriegt haben oder so, aber gut. Hier geht es darum, dass irgendeine Moschee einen Skandal produziert hat mit Schwüren über Volk und Einheit und Fahne und man danach dort gefilmt hat und man dann die Reporter getreten hat, weil das, wie war das noch, Gastfreundschaft und so, ist hoch angesehen dort. Ich keine Ahnung. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist halt wieder ein Artikel, der einem einfach nur die Augenbrauen hochgehen lassen sollte, weil einfach Reporter angreifen ist ziemlich asozial. So, ich habe auch einige Reporter, die ich gerne mal verprügeln würde, aber ich mache das nicht, weil ich zivilisiert bin. So, aber ich habe eine Liste von Reportern, die ich gerne mal Darauf rannehmen das würde. gehört. Ja, Was also mich was da. ich bin dazu vor allen Dingen Aber man jetzt. macht sowas halt einfach nicht. So, keine Ahnung, es Ja, geht halt was nicht. mir dazu direkt einfällt, stellt euch mal vor, irgendwer von der identitären Bewegung oder von der AfD oder von irgendwas würde einen Reporter einfach verprügeln. Da würde es wahrscheinlich auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag geben, da würden sie sich tierisch drüber aufregen, da würden wir wochenlang nichts anderes mehr hören in unseren Medien wahrscheinlich. Und diese Nummer hier, das ist hier irgendwie was für eine Publikation heute? Heute ja Österreich, Heute also. für Österreich, ja. Aber ich will wissen, was sich hinter der Geschichte da verbirgt. Cobra verhaftet Männer nach Messerstecherei. Wie hat die das gemacht? Ja, frage ich mich. Das So, ist ich meine, wahrscheinlich es ist irgend nur so eine eine Schlange gegen Eingreiftruppe da drei, von. zwei Leute. Cobra heißt doch deren ihre Einheit, du Mensch. So wie Cobra 11 oder was? Ja, Wahrscheinlich. Kybra. Kybra 11. Weibliche Polizeichef. Commander Bra. Oh, jetzt kommen wir, oh, Alter, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mir vorhin am Anfang der Sendung gedacht habe, wenn es drankommt, und ich hoffe, dass es drankommt, dann brauche ich unbedingt Bier und ich werde jetzt mein nächstes Bier aufmachen, ohne Spaß. Ich liebe es, weil einfach die Leute, die haben nicht mehr alle Latten am Zaunpfahl. Und Die einfach, sieht schon so aus, ganz ja, weißt du, die ehrlich. sieht so aus und Deutsche Bank macht Werbung für Ulrike. Der Nationalstaat muss in Europa abgeschafft werden, denn wir wollen ja eine europäische Demokratie. Deswegen müssen wir verstehen, dass die Nation ja nicht der Träger von Identität ist, sondern ich zum Beispiel, ich komme aus dem Rheinland. Vor 150 Jahren waren wir ja noch Sachsen, Hessen, Pfälzer und so weiter. Und wir wurden über die institutionalisierte Solidarität, nämlich im Grunde die deutsche allgemeine Krankenversicherung, zu den Deutschen gemacht. Und diesen Prozess sollten wir uns für Europa zunutze machen, dass wir zu den Europäern gemacht werden, zum Beispiel, indem wir eine europäische Arbeitslosenversicherung uns geben und dann haben Ich wir bin eine auch da. europäische Nationenbildung, die auf gleichem Recht beruht und das wäre die Zukunft für Europa. Und dazu würde ich sehr, sehr gerne Jordan B. Peterson zitieren, weil der hat gerade zu diesem Punkt was sehr Gutes gesagt. Der Apfel in der Bibel steht symbolisch für die Gründungspapiere einer Krankenversicherung. Ohne Etablierung von Krankenversicherung keine Vertreibung aus dem Paradies. Seit jener Zeit versuchen wir durch die ständige Neugründung von Krankenversicherung zurück ins Paradies zu kommen. Jordan B. Peterson, Friede sei mit ihm. Ich finde es gut. Ich liebe die Welt Ich bin und die Deutsche, Medien ich bin sind auch klasse. also, ja. Weil ohne die Krankenversicherung hätte es Deutschland nie gegeben. Also im Grunde wäre die Abschaffung der Krankenversicherung, also die Wiedergutmachung des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus und auch des Ersten Weltkriegs, weil ohne Krankenversicherung kein Deutschland. Also wenn da mal einer drauf gekommen wäre, wir bräuchten Nie eine massive. wieder Krankenversicherung. Ja? Man bräuchte Einmal einen. Krankenversicherungstod. Ich weiß, wie wir Frieden im Mittleren Osten herstellen. Wir tun einfach nur tausende Krankenversicherungen dort unten stiften. Und die tun wir über Stiftung gegen Rechts gründen. Und dann tun wir den Mittleren Osten mit Krankenversicherung zupflastern. Und dann wissen die gar nicht mehr, welche Identität die haben sollen. Und dann machen wir für jeden einzelnen Menschen im Mittleren Osten eine Krankenversicherung und dann werden sie den Individualismus anerkennen und sagen, hey, ja, wir sind jetzt individuell genug und wir wollen keine Bürgerkrieg mehr. Leute, ich habe eine Idee, wir sollten einfach die Türken auch in die deutsche Krankenversicherung aufnehmen, dann hat sich's mit dem türkischen Nationalismus auch erledigt. Ja, wisst ihr was, Leute? Ja, ihr denkt nicht weit genug, okay? Wir können Weltfrieden schaffen, indem wir einfach alle Menschen zusammen eine Krankenversicherung bekommen. Ja, wir gründen morgen einfach die Weltkrankenversicherung. Ja. Ja. Ja. Und das können wir dann, das können wir auch noch ausweiten auf die Ozonschicht, auf die Umwelt, auf das Universum und sagen, wisst ihr was? Wir haben im Universum Frieden geschaffen, wir haben eine Universalkrankenversicherung. Ja, alle Aliens, die hierher kommen, werden bei uns kostenlos mitbehandelt, weil wir davon ausgehen, dass die höher entwickelt sind und selber schon eine super coole Krankenversicherung. Aber dennoch möchten Leute gern irgendwie ein eigenes Zuhause haben, eine Haustür haben und nicht, dass Leute irgendwie sie überwachen, was immer sie auch tun. Ja, okay, nee, kann man nicht beides haben, ne? Was ich mich ja gerade frage, ist, warum ist da ein Bindestrich zwischen ihrem Vornamen und ihrem Nachnamen? Ist das jetzt ein Doppelname oder wie? Ja, außerdem, also Moment mal, mir fällt gerade noch auf. Was ist denn mit dem nationalistischsten Land von allen auf der Welt? Die haben keine Krankenversicherung. Das geht doch auch wieder nach hinten los, dieses Gedenken von der Frau. Amerika oder was? Die haben eine Krankenversicherung. Also die haben ganz viele Krankenversicherungen. Ja, keine richtige. Also die Menschen sind halt. Mittlerweile haben sie auch Krankenversicherungen, die man einbezahlen muss. Das ist ja das Mandat, was der Mandate. Aber eigentlich das, was sie da sagt, ist pragmatisch gesehen ist es falsch. Okay, das ist wie wenn du sagst, ich habe zwei Kinder, aber eigentlich hast du fünf. Weil pragmatisch gesehen hast du Mist gelabert. So. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, Ofex, aber was mir auf jeden Fall noch auffällt, ist die Tatsache. Moment. Das, was ich damit meine, ist, wenn sie sagt, hier Krankenversicherung verbindet Deutsche zu Deutschland so und sie hat das gern für Europa, dann ist da die Logik ein bisschen, die hinkt da halt schon. Wir haben ja damit auch schon recht und sie dafür kritisiert. Aber was sie eigentlich meint, ist, dass eine Kultur eben Zusammenhalt schafft. Ja? Und dass eine Krankenversicherung als Idee Teil eines Ideenkonstruktes ist, einer Kultur, einer Identität damit ist, zu deren Leute sich halt berufen fühlen. Ich will einfach nur wissen, als Sie als Gründerin des European Democracy Lab, EDL, ich will einfach nur wissen, wie viel Geld Sie von Kampf gegen Rechts bekommen. Also historisch gesagt, ist das vielleicht gar nicht so falsch. Ich weiß nicht genau, der Kaiser hat das ja angeblich gemacht. Der hat damals auch angeblich diese ganzen deutschen Lieder erfunden und verbreiten lassen als deutsche Lieder, das deutsche Liedgut und so weiter. Das waren schon auch Maßnahmen, um das Volk zusammenzuschweißen. Du meinst Bismarck, Sozialversicherung oder was? Dirndl und Lederhosen war doch auch, um eine gemeinschaftliche Identität zu schaffen. Aber bei den Deutschen war es ja so früher, wir haben uns ja die ganze Zeit nur gestritten und haben nichts gemeinsam hinbekommen. Also ja, klar. Die ganzen 100 Jahre davor war ja immer nur... Ebel, das hatte aber auf jeden Fall nichts mit Religion zu tun, ne? Das Beispiel von Krankenversicherung ist ein ziemlich dummes Beispiel, ist auch lächerlich so, aber da bleibt ja einem nicht wirklich was übrig, wenn man sagen muss, dass alle Kulturen doch schon gleich sind und keiner ist besser als wer anders und alles ist voll relativ. Doch, die Krankenversicherung sind besser als die anderen. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Dame der Meinung ist, dass es keine Nationalidentität gibt. Hat auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass sie Juro heißt mit irgendwie so einem komischen Strich über dem E. Absolut nicht. Ulrike, kannst du Franziska gehen? Ja, das hier ist Assi Mojun Askarov, dieser Herr, der ist in einem Gefängnis seit einiger Zeit und es geht ihm nicht gut. Weil er wird festgehalten, weil er das menschliche Verbrechen begangen hat, über eine Unruhe zu schreiben. Allerdings ist das Outlet, was er gewählt hat, natürlich auch ein vorbelastetes Outlet. Das war Voice of Freedom. Das Propaganda-Instrument, was während dem Kalten Krieg geschaffen worden ist. Voice of Liberty, genau. Und er sitzt im Gefängnis dafür, dass er dort einen Artikel geschrieben hat über Unruhen in Kirgisistan. Und der gute Herr sitzt da schon eine ganze Weile im Gefängnis. Und er wurde auch schon mal verurteilt und er wird jetzt wieder verurteilt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jemandem, der in Kirgisistan im Gefängnis sitzt, hier eine Briefkarte, eine Postkarte schreiben. Und ihm vielleicht wünschen, dass, ja, dass ihr ihm wünschen wollt. Ebel, das Land hat, heißt Kirgistan. Ist der neue Jux, oder? Kirgisistan. Kirgisistan. Oh Gott, Alter, mein Gehirn, Alter. Ich habe zu viel Bier getrunken, es tut mir leid. Das Land heißt noch Kirgistan. Habe ich doch gesagt. Lan. Lan. Lan. Ja, die Stans halt, alles da zentral. Asien. Achso. Ja. Bei dir ist ein relativ langer Artikel, der sich, finde ich, lohnt zu lesen, wenn man sich so ein bisschen für die Abhörgeschichten in Amerika interessiert. Das ist ziemlich abgefahren, nämlich hier geht es um so einen pakistanischen Clan, der in Amerika gelebt hat, der wo ein Mitglied für einen Haufen Demokraten praktisch den Admin gemacht hat, mit vollem Zugang zu allem. Also der hat... Die haben gesagt, der kann das, und dann haben die den genommen, und dann hat er halt den Server von diesem Zusammenschluss administriert. Und jetzt tauchen halt Sachen auf, dass er irgendwie einem Offiziellen des pakistanischen Regimes halt einen USB-Stick übergeben habe und dass der sich hinterher gebrüstet habe, er könnte jetzt US-Politik beeinflussen. Also ist... Liest sich fast wie ein James-Bond-Film. Also mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen, weil es wird immer hanebüchner. Also während der irgendwie Daten aus dem Kongress wohl abgesaugt hat, hat er auch noch mehrere Reisebüros gegründet, um Leuten angeblich billige Reisen zur Hajj, also zur Wallfahrt, anzubieten. Und hat dann hinterher den Leuten einfach klipp und klar gesagt, so nee, ich das läuft nicht, weil Allah will nicht, dass ihr fahrt. Das war alles wohl, was er den Leuten gesagt hat, und ihr Geld war weg. Dann hat er nochmal, kurz bevor er sich absetzen wollte, der eine nochmal einen Idee. Bau. Was? Super Idee, sag ich. Ja. Das ist echt eine klasse Idee. Hat noch einen Baukredit aufgenommen und den komplett nach Pakistan überwiesen und sich dann abgesetzt. Der eine, den anderen haben sie gefasst und der sitzt auch im Knast. Aber wie gesagt, liest sich total spannend wie ein James Bond und Abgründe einfach nur, wie einfach Leute an so sensible Stellen in Amerika rankommen und da einfach mal mit dem USB-Stick halt Daten von einer halben Partei mitnehmen können. Also da steckt da sogar noch viel mehr hinter, weil der hat im Endeffekt, ja, ohne da jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen, die ganze Sache hat schon im Wahlkampf eine Rolle gespielt. Allerdings war die ganze Berichterstattung im Wahlkampf halt so nach dem Motto, so ja, das ist alles Fake News und deswegen braucht das keiner ernst zu nehmen. Oder die Russen also, halt, aber nicht da die ist an sich schon relativ erkennbar gewesen, dass halt da so ein paar IT, in Anführungszeichen Security-Experten, halt auch die E-Mail-Server von bestimmten Personen bedient haben, halt abseits der normalen Regierungsserver. Und da sind halt sehr viele Sachen passiert mit Datenhandel, sage ich jetzt mal, der vielleicht nicht hätte sein dürfen. Und deswegen sind die auch verurteilt worden in Amerika. Aber die haben natürlich einen Deal gemacht, weil die halt ausgesagt haben gegen verschiedene andere Personen. Also die ganze Sache, die geht schon sehr, sehr lange zurück. Genau wie du es gesagt hast, das ist ein riesiger, riesiger Skandal, der aber schon sehr lange zurückreicht. Und so wie sich das Ganze liest, haben die halt quasi... sich darauf spezialisiert, halt quasi Kompromat über Leute zu sammeln, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und da kann ja jeder was dazu denken. Was Kompromat! Ein interessantes ja, und Wort. Der Artikel stellt ja auch die Frage, warum das so unter dem Radar fliegt alles, obwohl das eigentlich eine Riesengeschichte ist. Ne? Nun, also wie gesagt, E-Mail-Gate war ja Fake News. Ne? Deswegen ja. Under the Radar. Ich habe da auch noch eine interessante Übersicht zu, die verlinke ich später auch nochmal in den Kommentaren. Ja, wer hätte das gedacht, wenn man sich an ethische Regeln hält, darf man nicht einfach mit fetten Flugzeugen irgendwo hinfliegen und da irgendwas an Bombenmaterial draufwerfen. Wer hätte es gedacht? Also ich habe den Artikel vom Wissenschaftlichen Beirat genau... Nee, vom Wissenschaftlichen Dienst, Wissenschaftlicher Beirat ist was anderes, hatte ich komplett durchgelesen und ist zu der Übereinstimmung gekommen, dass eventuell das wiederholte, dauerhafte Brechen vom Völkerrecht durch den Westen dazu führen wird, dass es als Norm akzeptiert wird, dass aber zur aktuellen Stunde die Angriffe halt einfach nicht vom Völkerrecht gedeckt sind und dass man zwar sich politisch-moralische Argumente bedient, die aber halt trotzdem falsch sind, weil es halt dem Völkerrecht zuwiderläuft. Und wir hatten ja eigentlich auch schon eine ähnliche Annahme im Raum stehen, direkt als die Angriffe frisch waren. Ich dachte mir damals einfach nur, es ist nicht wert, darüber zu sprechen, weil es einfach eine Standardprozedur vom Westen ist, zwar immer aufs Völkerrecht zu pochen, aber es halt regelmäßig selber zu brechen. Und generell ist so eine Strategie mit Raketenangriffen und einzelnen Bombardierungen in anderen Ländern für Bombenhagel zu sorgen, eher eine Strategie, die die Demokraten gerne fahren. Die Republikaner machen es in den USA eigentlich eher ungern. Deswegen war ich da etwas überrascht von Trump und wie er das seiner Wählerschaft auch verkaufen will. Aber generell haben ja auch noch Frankreich und Großbritannien mitgemacht. Großbritannien hat eine Veröffentlichung rausgegeben, warum sie glauben, dass es mit dem Völkerrecht in Ordnung gehe. Und die haben das aber sehr merkwürdig argumentiert, sodass auch im Laien auffällt, dass es halt Mumpitz ist. Und generell, wenn ihr euch das 10-Seiten-Papierchen durchlest, werdet ihr zu dem Schluss kommen. Also man wird es euch darlegen, warum die Angriffe von den USA, von Großbritannien und Frankreich dem Völkerrecht zuwiderlaufen. Und man kann nicht da jedes Mal mit zweierlei Maß messen, wenn man zum Beispiel bei der Krim rumheult und im Balkan rumbombt und in Syrien hier mal dir nichts was macht. Und das ist halt sehr verwaschen, wenn man denn Völkerrecht tatsächlich ernst nehmen wollen würde. Ja. Ja, kannst du noch mal einen Ticken runter scrollen auf den Anfang der nächsten Seite? Da steht nämlich genau der Punkt, der auch der Knackpunkt an der ganzen Sache ist, worauf sich immer alle berufen. Und das ist die sogenannte humanitäre Intervention. Doch noch ein Stückchen weiter runter. Ja gut, ich weiß jetzt nicht. Also wenn man sich die ganzen Leute in den Talkshows ja anguckt, sowohl der Macron als auch die Frau von der Leyen und alle anderen, die sagen immer, ja, wir haben eine humanistische Intervention und das ist halt, das wird zum Gewohnheitsrecht, dadurch, dass es immer wieder angewandt wird. Ja, das hat der Ebel ja auch gerade gesagt. Es kann halt sein, dass es irgendwann akzeptiert wird, dass es, aber im Moment ist es halt laut Völkerrecht noch nicht akzeptabel. Aber es wird ja akzeptiert. Und das, läuft halt wirklich auf einen Prozess hinaus, wo man sich fragt, ja, wer soll sich warum überhaupt noch an irgendwelche Regeln halten? Aber es ist ja auch nicht wirklich eine neue Situation. Ja, sage ich jetzt mal ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall mal ganz interessant, so als Laie diese ganzen Einschätzungen hier zu lesen. Wenn ich hier schon irgendwelche lateinischen Begriffe hier sehe. Ja, aber wenn du lateinische Begriffe verwendest, dann wirkst du voll klug. Also probier das auch mal. Da sagt er post ante und dann zack, bist du klug. Weißt du? Peng. Ja. Nein, aber es ist auch für Laien gut erklärt. Also ich hatte jetzt keine Probleme, das nachzuvollziehen. Hier geht es um den neuen Kalten Krieg, der in Syrien am Überkochen ist. Und es geht halt darum, dass wir zwischen Russland und den USA eine immer größere Eskalationsstufe haben vom gegenseitigen Antagonismus. Und man ist darüber besorgt, dass man früher mal noch irgendwie die nukleare Abschreckung hatten, die den Menschen geholfen hat, weniger aggressiv miteinander umzugehen und dass wir seit 2007, 2008, spätestens seit der Krim, eigentlich in einen neuen Kalten Krieg reingeschlittert sind und der hat sich halt gerade verschlimmert und der Artikel geht im Detail darauf ein, warum und wieso und weshalb und da habt ihr's. Ja. Ja. Ich glaube, der Chris ist fort. Ich glaube, der Chris schläft. Er ist eingepennt, der Stream ist zu lang. Ja, der Stream ist viel zu lang. Habt ihr mich gerufen? Ich hatte in den Chat geschrieben, dass ich AFK bin. Nein, ich habe dich nicht gerufen, geh weg. Ach was. Nee, Chris ist nur gerade nicht da. Und, ach so, ich dachte, weil ich auch gerade nicht da war. Wir würden gern den Hype-Train weiter rollen lassen. IQ ist ein soziales so Konstrukt. Also. Kinders. Mhm. Erläutert so, mir mal das. Muss aber jetzt in der nächsten halben Stunde ein Ende finden. Ne? Nicht wieder bis für den Eil. Auch immer. Ich habe noch den Report über moderne politische Kriegsführung mit über 150 Zitaten, die ich vorlesen möchte. Juhu! Sehr gut. Wir sind ja noch bis um 12, ich verspreche es euch. Wir sind hier für unser ganzes Leben drin. In diesem Wahnsinn gefangen, von den ganzen Gender-Sternchen-Initiativen und Islamkritik, welche als Hass abgetan wird. Um über die deutsche Gleitkultur zu sprechen. Gleitkultur, ey, bitte. Ich denke da mal an den Pinguin aus Fight Club. Gleite. Wo ist er denn, der Chris? Ah, da ist er doch. Geister. Was ist passiert? Wie ja, geht's um Kim Kardashian, denke ich mal. Ja, hier hat Kim in einem neuen Sexvideo dafür gesorgt, dass die Medien laut kommentieren. Nein, es geht darum, dass Nordkorea jetzt erstmal angekündigt hat, Atomtests und Raketentests zu stoppen. Und irgendwie hat der Spiegel trotzdem noch einen Blickwinkel gefunden, mit dem Trump schlecht dargestellt werden kann, wo ich denen einen Fleißstern gebe. Das habt ihr gut gemacht mit eurer Agitprop. Also ja, seid wirklich richtig gut. Und ja, Nordkorea hat das angekündigt. Die Frage ist, wie stark denn dieses Statement denn sich tatsächlich später an der Realität orientieren wird. Also inwieweit diese Ankündigung dann auch umgesetzt wird. Allerdings habe ich von Anfang an mit der Eskalation mit Nordkorea das eigentlich sehr genossen, dass Nordkorea jetzt dann auch mal jemanden etwas unberechenbarer auf der Gegenseite hat sitzen und dann merkt, wie dämlich das Verhalten eigentlich ist, was ich die ganze Zeit nur daneben benehme. Und dann irgendwann mal jemanden zu haben, der halt auch poltert, ist halt schon irgendwie eine Entspannung im Sinne von, dass die Eskalation nicht unbedingt stattfinden muss, sondern dass es auch zu einer Verbesserung führen kann, wenn man einfach mal auch die Rhetorik entgleisen lässt, so wie Trump das vor halt getan hat. Und deswegen hat mich das hier sehr gefreut, dass Nordkorea jetzt zumindest mal in einem PR-Schreiben gesagt hat, dass sie mit Quatsch aufhören wollen. Ja. Also PR-Schreiben, ich weiß nicht. Ich würde sogar ganz gerne noch ein paar Sachen dazu sagen, weil das Thema haben wir ja hier von Anfang an sofort angesprochen. Ich habe es ja auch schon mehrmals gesagt. Der ganze Prozess ist sehr gut vorangeschritten und der Kim Jong-un hat ja vor allem immer wieder gesagt, hier, ich habe meine Ziele erreicht mit meinem Atomprogramm, es gibt für mich keinen Grund weiterzumachen. Damit ist er von vornherein in die Verhandlungen gegangen, aber es hat keiner geglaubt und jetzt ist es genauso gekommen. Ja, I told you so. Das wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ja, und das nochmal ein kleiner Callback zu der anderen Situation, zu dem anderen Thema, das wir hatten mit dem Sinclair-Video, mit den ganzen Leuten, die zusammengeschnitten wurden, um quasi zu illustrieren, dass die ganzen Nachrichtenleser halt, ja, die gleichen Stories mit den gleichen Sprachregelungen auch benutzen. Ich hatte ja angemerkt, dass es ein bisschen seltsam ist, dass gerade die Sinclair Group mit diesem konkreten Video so in den Vordergrund gerückt ist, weil es ja gang und gäbe ist überall. Und ja, jetzt wurde quasi dieser ganze Skandal für eine Aktion der Demokratischen Partei oder Teilen der demokratischen Senatorenschaft genutzt, um einen Merger zu verhindern, den Sinclair mit einem anderen Medienunternehmen eingehen wollte. Also, warum war Sinclair? Genau darum. Aber generell ist das Problem natürlich, dass der Medienmarkt sich immer weiter konsolidiert. Und da die meisten deutschen Medien ja auch von amerikanischen Sachen, die teilweise nur abschreiben, ja, betrifft uns das ja leider auch. Ah, European Council on Foreign Relations. The young and the restful. Why young Germans have no vision for Europe. Aha, da bin ich aber gespannt. Ja, hier geht es darum, dass Deutschland in seiner jüngeren Generation keine ordentliche Vision für Europa bereithält und dass die Alten halt alt sind. Und man geht im Detail darauf ein, wie denn Jugendorganisationen in verschiedenen Parteien aussehen, wie hoch die Jugendbeteiligung ist, dass wir vor ein paar Jahren das erste Mal mehr Wähler über 50 hatten wie unter 50, veralterte Gesellschaft, wie in den Umfragewerten, dass sich das Alter halt widerspiegelt, wenn man bestimmte Fragen stellt, wie zum Beispiel ist das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland, also die franko-germanische Achse, eine wichtige Institution innerhalb der EU, also ein Krüppchen, ein wichtiges, oder die Frage nach einer EU-Armee, die von den Jüngeren gerne mit Ja beantwortet wird, von den Älteren zum Teil auch. Und halt mit verschiedenen Fragen hat man halt hier das Papier geschmückt und man geht darauf ein, dass die Deutschen eigentlich außer Öko-Kram und Migranten toll finden und alles wie bisher machen wollen, nicht viel an Ideen an den Tisch bringen. Also Öko-Kram ist stark bei den Jungen wie bei den Alten. Migranten gut finden ist wichtig und halt einen Status quo gut finden. Und das Papier geht halt darauf ein, dass man keine Ideen für Europa hat. Ja. Das war es dann auch schon. Ach so, widersprechen die etwa dem Herrn Macron? Der Macron hat auch ziemlich genaue Ideen für Europa. Die gefallen ja vielleicht nicht jedem, aber der hat ziemlich genaue Vorstellungen, so, ne? Aber die sind zu genau. Weißt du? Zu genau. Ja, dass der CFR dem widerspricht, wundert mich aber. Es ist ja eine Umfrage von den Menschen, die in Deutschland leben. Also der CFR hat ja da ähnliche Ansichten oftmals, die publiziert worden sind, aber es war eine Umfrage, ein Papier über eine Umfrage, die gestellt worden ist. Ja, PlayerUnknown Battleground und FIFA droht Verkaufsverbot in den Niederlanden, weil die ja dieses tolle Prinzip der Lootboxen in die Spiele eingeführt haben. Und das finden natürlich alle Gamer super. Mich persönlich betrifft es zum Glück nicht, weil ich mit den beiden Spielen nichts am Hut habe. Aber ich höre immer wieder sehr viel Negatives darüber. Vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen was dazu zu sagen. Ja, generell wird es halt soll verboten werden in den Niederlanden, weil es halt einen Suchtfaktor anregt. Und Lootboxen sind ja generell das Prinzip, dass man bestimmte zusätzliche Gegenstände, die man im Spiel benutzen kann, bekommt und das halt in einer zufälligen Reihenfolge. Und manchmal muss man für die Lootboxes halt kaufen oder man kriegt sie zufällig. Aber es ist eben suchterzeugend und wie gesagt, ich würde da halt noch in Pay-to-Win und nicht Pay-to-Win separieren wollen. Also ich meine, kosmetische Lootboxes sind mir eigentlich relativ schnurz. Ich weiß, dass es da auch eine gewisse Menge Whales gibt, die dann wirklich da Geld investieren und so. Aber also kosmetischen Kram finde ich eigentlich in Ordnung. Aber halt, wenn es um Pay-to-Win geht, dass du halt besser wirst, je mehr von den Lootboxen du kaufst, dann würde ich auch sagen, nee, das geht nicht. Aber ich denke mal, die werden auch die kosmetischen meinen da. Also. Ja, hier haben wir noch mal das Thema Adblock Plus. Da sind wir vorhin ja schon mal drauf gekommen. Ja, im Grunde genommen, Adblock Plus sollte... Adblock Plus hat die Klage gewonnen, weil Adblock Plus im Endeffekt selber Werbefläche an Leute verkauft, unter anderem auch die Werbeleute bzw. die Verleger, die sie verklagt hatten. Und da deswegen sah das Gericht dort keinen Konflikt mehr. Und ja, dementsprechend hat Adblock Plus die Klage gewonnen. Es ist ein sehr perfides Urteil. Also es ist natürlich absolut rechtens, ja, und alles gut, aber es ist halt, hat da einen sehr negativen Beigeschmack, weil Adblocker sollen ja Werbung rausfiltern. Und da Adblock Plus, beziehungsweise AO, die Firma, die dahinter steht oder die da Beklagter war, die vermieten quasi Werbeflächen, ja, dass sie halt alle Werbung blocken, außer die Leute, die dafür bezahlen. Und ja, da nutzt Adblocker, aber nutzt U-Matrix oder Origin, aber nicht Adblock Plus oder sowas. Weil es funktioniert einfach nicht richtig. Kann man immer nur wieder betonen. Und ja, weiterhin Adblocker natürlich absolut legal und alles. Ich fand die Urteilsbegründung aber ein bisschen komisch in der Hinsicht, dass das Gericht irgendwie meinte, die beiden Beteiligten würden das selbe Geschäftsziel verfolgen, nämlich an Werbung Geld zu verdienen. Und das finde ich ein bisschen falsch, weil die Adblock verdient nicht an der Werbung Geld, sondern an Werbeblocken Geld. Ja, das ist irgendwie das Gegenteil, finde ich. Das sind das Gegenteil. Nein. Das lässt ja bestimmte Leute durch. Du kannst, Adblock Plus geht zu. Ja, weiß ich, und die lassen eben bezahlt durch. Das kommt noch dazu. Zahl oder ich block dich. Und das ist das Geschäftsmodell. Genau. Ja, und es ist doch so eine Art Schutzgeldmafia-Prinzip, oder nicht? Ja, mit dem anderen Kram, verdienen sie ja gar kein Geld mit dem eigentlichen Blocken. Das ist ja gerade das Ding. Das genau, durch Blocken verdienen wir nämlich gar nichts. Das ist mal klar, ganz genau. Höchstens zu spenden oder sowas. Deswegen meine ich ja, ist das Urteil halt auch so seltsam, weil genau weil die das System so ausnutzen, sieht das Gericht halt keinen Konflikt. Ja, erstaunlich. Ja, EU verschärft Geldwäscherichtlinien. Da geht es im Endeffekt um die Panama Papers Affäre, wo halt, ja, Unternehmen durch verschiedene Steuersparmodelle und Unternehmensverschiebereien im Ausland Steuern sparen konnten, Privatpersonen auf Luxusgüter dann auch Umsatzsteuern und Importsteuern vermeiden konnte. Luxusgüter wie Flugzeuge und so. Dementsprechend ging es da auch um sehr hohe Steuervermeidungsstrategien. Und jetzt wird alles besser und ja, sagen Sie. Das ist ja nicht die erste Verschärfung der Geldwäscherichtlinien. Es wäre jetzt auch wirklich müßig, da reinzugehen, was da konkret verschärft wird, aber ja, es wird was getan, blinder Aktionismus, aber im Endeffekt leider, ich schätze das Ganze nicht als zielführend ein. Leider. Ja, hier geht es um die Datenschutzgrundverordnung. Ja, ein paar Tage haben wir noch und dann greift sie an. Dann greift sie. Ja, ich habe ja schon mehrmals immer wieder davor gewarnt, dass die Unternehmen extrem viele Sachen umstellen müssen und dass viele Unternehmen damit sehr große Probleme haben. Hier ist mal ein Artikel, wo es darum geht, wie Vereine, die ja nur eine kleine Verwaltungsstruktur auch haben, da Sachen umkonzipieren müssen. Ja, hier werden teilweise ein bisschen hanebüchene Beispiele genommen, sowas wie, ja, die Ordner dürfen nicht im gleichen Raum stehen wie die anderen Ordner. Aber im Grunde genommen hat das halt sehr viele Konsequenzen, gerade für Mitgliederwerbung oder solche Sachen für Vereine. Und natürlich der administrative Aufwand. Andere Konsequenzen von der Datenschutzgrundverordnung sieht man beispielsweise bei Facebook. Jeder, der bei Facebook ist, hat ja so eine kleine Benachrichtigung darüber irgendwie bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, das fällt mir so ein bisschen schwer, aber wenn ihr ein Facebook-Konto habt, ich krieg's kaum raus. Wenn ihr ein Facebook-Konto habt und es normalerweise nicht nutzt, dann loggt euch mal wieder ein, weil ihr da vor dem 25. noch ein bisschen was an den Privatsphären-Einstellungen verändern solltet, weil es halt noch nicht so ganz klar ist, wie Facebook sonst vielleicht irgendwelche Standardsachen für euch setzt. Ja. Das nur als kleiner Verbrauchertipp noch dazu. Und ansonsten schauen wir mal, ob nächste Woche schon der erste Fallout vor der Datenschutzgrundverordnung kommt. Dann werde ich da natürlich auch weiter dranbleiben. Ach ja, und eine Sache, die jetzt schon absehbar ist, halt für Technikinteressierte, Whois kann man bald in der Form nicht mehr benutzen. Die haben schon, also ICANN hat schon quasi böse Briefe bekommen von der EU, dass sie doch mal bitte eine Infrastruktur vorhalten sollen, die halt kompatibel ist mit der EU-Datenschutzgrundverordnung. Und ja, die sind halt im Disput, weil ICANN im Endeffekt sagt so, ja, an sich sehen wir nicht wirklich, warum wir das so machen sollten, wie ihr das wollt, weil einfach bestimmte, weil unser Zweck ja ist, wenn es technische Probleme mit einer Domain gibt oder einem Server im Internet, dass wir wissen, wer das ist, damit der halt kontaktiert werden kann wegen technischen Sachen. Ja, und das ist halt mit dem Datenschutz so nicht mehr kompatibel und das muss halt umgestellt werden. Und deswegen sieht halt dieses ganze Whois quasi, zumindest was Europa angeht, so quasi, ja, es ist schwierig. Es ist, also ihre Existenzberechtigung ist quasi im Konflikt mit dem Datenschutz in Europa jetzt und da müssen die jetzt, ja, bis Mittwoch eine Lösung für finden oder sie müssen halt ihren Dienst einschränken für Europa. Ja, also das ist schon der erste Fallout vielleicht. Noch bevor es überhaupt... Aber wie würde das denn aussehen? Können sie dann keine Informationen mehr rausgeben oder wie, wer die Inhaber dann sind? Die, dann müssen die erstmal, also ach, ich habe mir dann ganz die Sachen durchgelesen und die gehen auf die technischen Aspekte in ihren letzten Briefen jetzt nicht mehr so ein, nur nochmal um die Argumente, dass halt die technische Umsetzung einfach nicht mehr gewährleisten kann, dass sie halt diese Informationsnetzwerk für Europa zur Verfügung stellen können. Weil halt alle immer überall dauernd benachrichtigt werden müssen und immer zustimmen müssen, bevor irgendwas irgendwo veröffentlicht werden darf. Okay. Ja, und die Datenbestände, die jetzt in der Whois-Datenbank sind, die müssten ja auch nochmal alle bestätigt werden. Sonst müssen sie es rausnehmen, bis sie die Bestätigung bekommen von den ganzen Leuten. Dann müssen sie theoretisch die Domain sperren, solange sie die Bestätigung haben, oder nicht? Nun, also es ist halt, ja, wie gesagt, 25.04. muss es umgesetzt sein. Mal gucken, was bis dahin noch passiert. Das wird spannend. Wird langsam ernst. Ja, und die Meldung fand ich interessant, weil hier kann man mal wirklich sagen, hier haben die Russen mal tatsächlich was gehackt, und zwar ihr eigenes Internet. Ja, und zwar haben die versucht, Telegram, also sie haben ja gesagt, Telegram soll nicht mehr benutzt werden, weil das ist verschlüsselt und wir wollen keine verschlüsselten Sachen haben, auf die wir keinen Zugriff haben, sage ich jetzt mal schelmisch, und deswegen wird Telegram gebannt in Russland. Allerdings durch die Struktur, wie halt das Netzwerk von Telegram funktioniert, haben die dann halt auch verschiedene andere Amazon- und Google-Server gleich mitgeblockt und das hat dann halt große Teile der Internetinfrastruktur zumindest sehr entschleunigt, sage ich jetzt mal. Ja, zu dieser ganzen Telegram-Sache da mit dem Ban, da kann ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Das Neueste, was ich da mitbekommen habe, war heute, wo der CEO von Telegram die russische Bevölkerung dazu aufgefordert hat, eben zu protestieren, indem sie Papierfliege, das Symbol von Telegram, ja, aus ihren Wohnungen rauswerfen, ja, und damit halt darauf aufmerksam machen, was passiert. So, wie findet ihr diese Aktion, so das Aktivismus in Form von Papier aus dem Fenster rauswerfen, aber es ist symbolisch? Ich finde es eigentlich ganz nett, die Idee. Ja. Solange am nächsten Morgen die Straßen voll fliegen. Uhrzeit oder wie? Was? Sollen das alle gleichzeitig machen oder genau. filmen oder wie soll das gemacht werden? Genau, also da gibt es Videos im Internet zu Telegram, wo halt einfach so ein Innenhof gefilmt wurde. In Russland sind ja dann diese Gebäude da alles so groß und nicht Einfamilienhäuser, also so große Gebäude halt. Und da sieht man, wie Papierflieger zum Fenster rausgeworfen werden. Das war so eine große Aktion, die ja, russlandweit gemacht wurde. So. Ja. Und wenn man in Russland dann in eine Firma kam, die Telegram verwendet hat, dann wurde man zuallererst darüber gebrieft und hat dann Informationen bekommen, wie man diese Telegram-Sperre umgeht. Also kommst du irgendwo arbeiten, dann heißt es so, ja, hier, wir verwenden gerade so einen verschlüsselten Dienst zur Kommunikation, weil er sicher ist und so. Und ja, hier ist ein paar Tipps und Tricks, wie du an staatlich gesicherten neuesten Sachen vorbeikommst. Ja, hier hatten wir eine sehr lustige, die Meldung ist sehr rasch vorbeigeflogen. Ein Krypto-Gründer ist nach einer Initial Coin Offering, nachdem er 40 Millionen Dollar eingesackt hat, erstmal ins Ausland verschwunden und hat so ein paar Tweets abgesetzt, so nach dem Motto, ja, hier, goodbye. Und das hat natürlich für helle Aufregung bei den ganzen Anlegern gesorgt. Ein paar Investoren haben halt auch gesagt, so, ja, wir können uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass der das machen würde und halt... Für einen Tag gab es halt so quasi eine Panik unter den ganzen, also Panik will ich jetzt nicht sagen, aber alle Leute haben sich halt ziemlich drüber aufgeregt und dann hat er sich ein paar Tage später wieder gemeldet und gesagt, so ja hier, war nur ein Joke, just a prank, bro, nur damit ihr halt nicht so gutgläubig gegenüber anderen Leuten seid. Ja, also Marketing-Gag oder einfach nur ein Prankster. Der Herr Hank hier, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wieder, ist zumindest seinen Verpflichtungen gerecht geworden. Ja. Also der hat, ne, der hat halt nur mal einen kleinen Prank geleistet. Ja. Schlimm. Aber sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Schlimm. Humor. Ein Streich gemacht. Uff. Streiche sind nicht lustig. Streiche gehören verboten. Die müssen politisch korrekt sein. Die Gefühle von Investoren wurden verletzt. Ja, das war die Kryptowährung SafeDroid, hieß die wohl. Und ja, wie gesagt, diese Initial Coin Offerings sind ja in Mode. Sind halt neue, ich sag jetzt mal, Anlegervehikel oder werden dafür benutzt. Meistens. Und ja, oftmals sind das halt, können das halt auch irgendwelche Scams sein. Da gibt es ja auch so ein paar Memes. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, generell nicht investieren, wenn ihr keine Ahnung habt. Also Anlagetipps gibt, generell nicht hier. Ja, gibt mehr Scams, wie man denkt. Und selbst wenn es kein Scam ist und ihr nicht wisst, wie ihr investiert, ist es immer noch blöd. Also Augen auf beim Initial Coin Offering. Ja, hier geht es um eine Story, die ist schon ungefähr ein Jahr alt, aber hier hat es jetzt neue Ereignisse dazu gegeben. Und zwar geht es um den Herrn, den ihr hier seht. Der hat sich im Endeffekt ja in verschiedene US-amerikanische Staatssysteme reingehackt, hat so Sachen gemacht wie auf dem Fernseher im Wohnzimmer von den Leuten so I own you, einfach den Text gespielt und hat E-Mails geschickt, die halt die Leute harassed haben. Hat wohl sich selber auch als Palästina-Aktivist gesehen, irgendwie, aber das Ganze mit 15 Jahren. Ja, und einfach nur ein interessanter Fall, weil das auch wieder so eine filmreife Angelegenheit ist, halt, dass man sich schon in irgendwelche Regierungssysteme reinhackt, da muss man halt wirklich Glück haben, ja, oder muss halt irgendjemanden haben, der blödsinnig mit seinen Passwörtern umgeht, oder er hat guten Skill gehabt und der hat wohl auch einige Dokumente an WikiLeaks weitergegeben. So, das fanden die natürlich neben dem persönlichen Harassment besonders unangenehm. Ja, und er wird jetzt im Endeffekt keine großartige Strafe bekommen, weil er halt auch minderjährig ist. Und es wird jetzt noch entschieden, wie weiter mit ihm verfahren wird. Er darf jetzt erstmal einen Computer eine Zeit lang nicht mehr benutzen. Also schon seitdem der Fall passiert. Aber er will bald natürlich Informatik studieren und ja, mal gucken. Ja. Dann wird er wahrscheinlich ziemlich viele Job-Offerings bekommen direkt. Ja. So ein Rebell. Can self-defeating humor make you happy? Cognitive interviews reveal the adaptive side of the self-defeating humor style. Aha. Mussten wir natürlich echt Studien haben, das ist doch klar. Ja, aber jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen. Nein, Quatsch. Nein, hier geht es darum, dass wenn du dich manchmal über dich selber lustig machst, dass du glücklicher bist und dass du eher mit anderen Menschen zurechtkommst und dass das generell deiner Persönlichkeit zugutekommt, wenn du in der Lage bist, über dich selber zu lachen. Deswegen nehmt euch alle bitte nicht so ernst. Und wenn ihr euch selber zu ernst nehmt, dann wird es mal wieder allerhöchste Zeit, in den Wald zu gehen. Und das steht genauso in der Studie. Da steht drin, geht in den Wald. Und so wie du in den Wald reinlachst, so lacht der Wald auch nicht. Genau. Ja. Hier ist noch eine andere psychologische Studie, die aber im Journal für sexuelle Wissenschaft gelandet ist. Und es gibt ja diese Anmerkung, dass Mainstream-Pornografie immer härter und härter wird, also dass immer mehr gewaltvolle Szenen gezeigt werden. Und hier wurden knapp 300 Clips analysiert über einen längeren Zeitraum, die halt sehr viele Klicks und Aufrufe bekommen haben. Und 300 ist jetzt nicht so viel, aber man hat in dieser Studie sehen können, dass gewaltvolle Szenen mit der Zeit abgenommen haben und dass dieses Meme, was oftmals von feministischen Kreisen von Genderfeministen in die Welt gesetzt wird, dass die Pornografie immer gewaltvoller wird, dass das halt zumindest nach dieser Studie nicht stimmt. Und die haben relativ, ja, halt die Trends ausgewertet bei einer Pornografie-Seite. Es wäre interessant, wenn es da noch eine tiefere Studie geben würde, also die mehr wie 300 Videos auswertet, weil 300 ist jetzt für eine Studie schon nicht wenig, aber finde ich es irgendwie als Zahl, das denen um die Ohren zu schleudern, immer noch ein bisschen wenig, aber ist ein ganz, ganz interessantes Ergebnis, sage ich jetzt mal. Es ist doch irgendwie auch da wiederum klar, dass nur eine sehr geringe, kleine Randgruppe wirklich nicht einfach nur so, weißt du, wenn es hart zugeht im Porno, da draufstehen, sondern wenn es wirklich um immer erhöhte Gewaltschwellen geht. So. Es wird irgendwann mal wirklich so ein genau? Snuff-Film, weißt du, so und woher das weißt genau du das so genau? Sprech, woher weißt du das so genau? Jetzt erzähl mal. Nein, Quatsch. Hier in der Karte geht es darum, dass halt Landwirtschaft in 7 verschiedenen halt Gebieten auf der Welt zu etwa derselben Zeit entdeckt worden ist. Und ja, die Studie ist an sich ganz interessant. Und da sieht man mal, dass generell, wenn es um ein Land geht und wie sich ein Land entwickelt hat und wie reich ein Land ist, fällt einem auf, dass natürlich ein wissenschaftlicher, technologischer Fortschritt immer ganz wichtig und gut ist, dass aber oftmals ein wissenschaftlich-technologischer Fortschritt so 2-3 Monate wirklich aktuell bleibt, dass du einen Vorteil hast und dass dann die Technologie schon kopiert wird. Und ich finde es einfach interessant, dass man hier sieht, dass halt Landwirtschaft in vielen Gebieten bekannt war, wo sich dann auch Hochkulturen danach entwickelt haben. Aber dass man halt feststellt, dass oftmals Technologie in verschiedenen Gebieten auf der Erde zum ähnlichen Zeitpunkt erforscht wird und dass es letztendlich auf die Kultur, den Staat, das Volk ankommt, inwieweit man sich einem technologischen Fortschritt öffnet und inwieweit man Institutionen hat, die einen Fortschritt verarbeiten können und in der Gesellschaft umsetzen können und dass sozusagen die Größe und Stärke jetzt vom Westen halt in großen Teilen davon abhängig ist, wie gut wir das verarbeiten können, wenn wir neue Ideen haben, dass wir gute umsetzen und halt schlechte fallen lassen. Und ich fand einfach nur die Idee interessant, dass halt Landwirtschaft, was sozusagen der Anfang einer jeden Zivilisation ist, sozusagen der Anfang der richtigen Geschichtsschreibung auch, weil ja Geschichtsschreibung kurze Zeit nach Landwirtschaft entdeckt worden ist, oder nicht entdeckt, aber halt umgesetzt worden ist, sozusagen die Erfindung der Geschichte, dass du die Dinge niederschreibst, dass das halt in verschiedenen Gebieten auf der Erde vorgekommen ist und diese Gebiete heutzutage unterschiedlichen Entwicklungsstand aufweisen und dass es auf die Institutionen in den jeweiligen Ländern ankommt. Und so, das gab es schon bei Tieren auch, ne? Das sind bei Tieren, haben sie auch so etwas Ähnliches auch festgestellt, dass sie ein ähnliches Entwicklungsstadium erreichen, obwohl sie auf verschiedenen Kontinenten aufwachsen oder so. Ja, und Abel, das hast du jetzt gerade super toll da so einen kleinen Vortrag drüber gehalten, aber dann stellt sich mir halt die Frage, okay, wenn all diese Sachen so passiert sind, ja, so, dann heißt es ja eigentlich, dass zu der Zeit früher ja die Leute noch viel rassistischer waren, weil sie ja keine Amadeo-Antonio-Stiftung hatten, die ihnen das abtrainiert, ja. Das bedeutet, dass Farming grundsätzlich rassistisch ist. Okay? Es wurde von Nazis gemacht, oder? Ja, Landwirtschaft ist Nationalsozialismus. Das hast du gut erkannt. Richtig, gut, dankeschön. Ja. Also. Die Fettleibigkeitsepidemie bei Kindern ist ein Phänomen, was hauptsächlich in den Medien und Köpfen von Politikern auftritt. Und aber so generell, wenn man qualitative Studien verwendet, die halt mehr Daten haben wollen, um ein Phänomen tatsächlich in der Realität nachweisen zu können, nicht auftritt. Also es ist ein Mediennarrativ, der uns in den Kopf gesetzt worden ist, der halt nicht vorhanden ist. Aber ja, alle werden immer fetter. Die Welt geht unter. Alarm, Alarm. Jezebel ist ein ehemaliges Outlet des Gorkha-Konzerns und Gorkha ist pleite gegangen, aber Jezebel hat glücklicherweise die Pleite überlebt. Und hier hat eine junge, talentierte Journalistin darüber geschrieben, dass sie jahrelang umsonst Dating gegangen ist und dass sie ja einen Sugar Daddy haben könnte. Und sie war auf einer Veranstaltung, auf einem Kongress, wo sich Frauen beraten, wie sie denn ihren Sugar Daddy bekommen. Und hier hat man sich darüber beraten, was man denn so machen kann, damit man fürs Dating Geld bekommt. Finde ich gut. Jezebel ist Feminismus, der mir gefällt. Wo wir gerade bei dem Thema sind, da spielt auch noch ein anderes Thema mit rein. Und zwar das kürzlich abgeschlossene Gesetz in Amerika, der Foster-Sester Act. In diesem Artikel geht es halt darum, dass es halt auch Online-Tools gibt, wie man halt quasi Sugar Daddies und potenzielle Arm Candies oder wie, ich weiß jetzt nicht, wie die sich selber bezeichnen. Also, dass es so Webplattformen dafür gibt und die sind laut diesem neuen Gesetz alle illegal. Und tatsächlich ist es sogar so, dass jetzt innerhalb der letzten Woche seitdem halt auch Backpage.com mehr oder weniger abgeknapst wurde. Alle Social Media Präsenzen, die halt irgendwas mit Escort Service in Amerika zu tun haben, die sind alle komplett gepurcht worden und die sind jetzt auf Mastodon ausgewichen. Das ist so ein alternatives Social Network, vielleicht kennt ihr das, Mastodon. Und ja, die fürchten jetzt alle um ihre Einnahmequellen wegen diesem einen Gesetz, was ich ja auch schon mal erwähnt hatte. Und ja, finde ich interessant. Jetzt können die Feministen auch nicht mehr ihren Sugar Daddy online finden, wegen dem Gesetz, was Trump gemacht hat. Das ist ja immer ironischer. Ich glaube, das frauenfeindlichste Gesetz aller Zeiten. Ich habe gerade eben nach Sugar Babies gesucht, ja, und dann kam ich auf die Seite seekingarrangement.com heraus. Und dann gibt es 4 Kategorien. Da gibt es Sugar Baby Female, dann gibt es Sugar Daddies, dann gibt es Sugar Baby Male und Sugar Mamas. Also ist das Gesetz nicht nur frauenfeindlich, sondern auch schwulenfeindlich, okay, und transfeindlich, und es ist voll feindlich, und die kann man nur Leuten sagen, die sollen aufhören, einfach Prostitution zu betreiben. Ich finde das vor allen Dingen lustig, dass sie bei Jezebel einen Bereich haben, der sich Kotztüte nennt. Mhm. Meinst du Jezebel komplett so? Ja, stimmt eigentlich. Jezebel ist die einzige Plattform, die selbst innerhalb einer Kategorie ist, die sie selbst definiert hat. So ein Paradox, weißt du, so. Controlling girlfriend 22 who starved and stabbed her partner, banned him from her bed and took over his Facebook account is jailed for more than 7 years. Ui. Ja, die hatte ich noch eingereicht, einfach wegen der bemerkenswert hohen Strafe für eine Frau, ne? Die hat ihren Freund ja richtig gegen malträtiert und die Nachbarn haben das auch mitgekriegt und irgendwann auch angezeigt wohl. Du musst halt echt kaputt sein, wenn du deinen Partner, okay, wenn du 22 Jahre alt bist und du entscheidest dich, hey, guck mal, dieses scharfe, spitze Objekt hier, das stecke ich jetzt einfach mal in ein Lebewesen rein, so in einen Menschen, in so meinen Liebespartner einfach rein, so von wegen, was soll's, egal. Also auf die ganz klassische Art, wenn die Nachbarn irgendwie gefragt haben, dann hat er mir gesagt, ich bin Treppe runtergefallen und ich habe das selber mit zugefügt oder sowas. Ne? Ich bin 37 Mal aufs Messer zugeflogen, ne? Ja, auf Zigarette, also Zigaretten so auf den Körper ausgedrückt oder so. Liegestütze gemacht auf einem Messer, upsie. Ja. Oh Gott. Alter, sie hat ihn sogar kochendes Wasser irgendwie auf seinen Körper geworfen gehabt, so. Also wieso man da nicht abhaut, das verstehe ich dann wieder nicht. Ich meine, wenn Kinder im Spiel sind oder so, dann vielleicht, ne, wenn man sie schützen will oder so. Aber wieso man dann da nicht selber abhaut, das verstehe ich nicht so richtig. Was bekommt die dabei raus für sich so? Keine Ahnung. Hat die so ein geiles irgendwie, so eine Fantasie gehabt von dem, ich wäre mal gern so ein totaler menschlicher Abschaum. So, das macht mich geil. Das ist, kann man... Ja, oh mein Gott. Ja, niemand hat hierfür Zeit. Da gibt es so ein Meme von einer schwarzen Frau, die sagt, ain't nobody got time for this. Irgendwie ain't so nobody got time for this. Ja, und da gab es eine Frau, die hat in halt der Notrufzentrale gearbeitet und bei über 1000 Anrufern aufgelegt und einfach nur mit dem Spruch, niemand hat dafür Zeit, und hat dann aufgelegt. Und Entweder hatte sie eine hohe Verpflichtung zu diesem Meme oder sie war sehr antisozial veranlagt, weil zum Teil Leute angeschossen, verblutend auf dem Boden lagen und sie geantwortet hat, niemand hat dafür Zeit. Und aufgelöst hat. Sprich mit der großen Krabbe, also, hier ist Patrick. Hast du denn den Grund genannt, wo sie es gemacht hat? Nein, sie hat gesagt, manchmal hat sie sich einfach nicht danach gefühlt, den Anruf anzunehmen. Also den Job nehmen will sie, aber nicht machen. Und in einem Fall ist dieselbe Person dreimal oder viermal bei ihr rausgekommen und sie hat viermal aufgelegt und da ging es wirklich um jemanden, der am Boden lag und am Verbluten war. Also so, eher blöd. Und es hat 1000 Anrufe gedauert, also über 1000 Anrufe, bis es halt rausgekommen ist. Naja, in der Überschrift steht ja mehrere tausend eigentlich, also. Ich verstehe gar nicht, wie das sein kann, dass das so lange funktioniert. Ich meine, man hat ja ständig diese ganzen Tonaufzeichnungen von irgendwelchen Notrufen da in Amerika. Also in den Medien eigentlich wegen jedem Scheiß. Und ich kann mir das kaum vorstellen, dass man da tausende von Mal einfach irgendwie auflegen kann und einen dummen Spruch machen, ohne dass das irgendwem auffällt. Also, eine Nachtschicht, wenn keiner da ist, ja, aufpasst. Ja, aber ich meine, das wird doch im Regelfall wird das alles aufgenommen, oder nicht? Ja, denke ich eigentlich auch. In Deutschland ja. Ja, gerade aus Amerika kennt man ja diese Aufnahmen. Ja. Das ist mit so einem Star. Ja, aber wenn keiner Ding, Zeit hat. Auch diese Aufnahme dann da. Ja. Wenn man keiner Zeit hat. Dann merkwürdig. Ja, gute Nachrichten. Taut wieder auf, was mal abgetaut ist. Aber der Artikel ist nicht von mir. Bei Abel ist nicht gut, oder? Der Artikel, ja, den habe ich eingereicht. Ja, der beschreibt einen Konflikt, der halt ja schon immer, seit man denken kann, vor sich hinschwelt. Allerdings gab es da jetzt aktuell neue Ereignisse. Zwischen der Türkei und Griechenland herrscht ja eine Rivalität historischer Natur. Deswegen hat Griechenland auch immer ein historisch sehr starkes Militär gehabt, einfach wegen dem Nachbarn Türkei. Und ja, im Endeffekt gibt es zurzeit Anlässe über bestimmte kleine Inselabschnitte, die auch nicht mal bewohnt sind zwischen Griechenland und der Türkei. Da geht es um Territorialansprüche, um historische Ansprüche, aber wahrscheinlich auch vielleicht um irgendwelche Förderansprüche, wer weiß. Ja, wir hatten ja die Geschichte mit dem blockierten Gassuchschiff vor Zypern vor ein paar Wochen. Ja, Nordzypern ist generell auch immer so eine Sache, die wenig Aufmerksamkeit bringt. Deswegen ist das auch mal ein schöner Artikel, der einfach mal so ein bisschen den Kern der Angelegenheit auch mal in Worte fasst, dass die Türkei halt auch sehr viele militärische Aktionen, Provokationen fährt quasi, Überfliege, also die, es gibt ja Lufträume, die die benutzen dürfen und die benutzen halt andere Korridore, als sie es machen dürften. Und dann sind die Griechen halt auch im Einsatz mit Kampfjets und neben türkischen Kampfjets. Und da hat es jetzt auch einen Todesfall gegeben, weil ein griechischer Jet verunfallt ist auf dem Weg zurück von so einem Einsatz. Mazedonien mischt sich auch immer wieder ein in den ganzen Konflikt und stichelt auf allen Seiten. Ist nicht so ganz klar, was die da wollen. Aber diplomatisch sind die halt da auch immer aktiv. Und ja, das ist so eine Sache, die halt unter dem Radar abläuft. Die NATO sagt dazu, wenn da was passiert, sehen wir das als nationalen Konflikt, der nichts mit der NATO zu tun hat. Was ich eine sehr bemerkenswerte Aussage finde. Mit dem Radar, es gibt ja auch tausende von Verletzungen des Luftraums von Seiten der Türkei gegenüber Griechenland. Und das mit dem Jet, das ist vorgefallen, nachdem wirklich zu tausenden Fällen der Luftraum von Griechenland durch die Türkei verletzt worden ist. Das meine ich ja, die fliegen dauernd militärische Aktionen, die eigentlich keinen Sinn haben, außer zu provozieren. Die fliegen außerhalb ihres Korridors und dann reagieren die Griechen halt mit ihren Kampfjets und es ist eine reine Provokation, weil es halt um diese Einflusssphären da geht. Ja, ja. Ja, wobei. Ich frage mich halt persönlich sowieso, wann irgendwann mal die ganze Nordzypern-Frage auf europäischer Ebene auch mal im Medienbewusstsein besprochen wird. Ja, das kann ja auch soll das sein, mit Nordzypern? Dass man mit der Türkei Beitrittsgespräche führt, während Nordzypern nicht geklärt ist. Also das halte ich ja auch schon seit Jahren für Blödsinn. Und ich finde, die EU muss da vollkommen auf der Seite von Griechenland stehen und muss dann halt auch liefern. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich sehe da kein sehr großes Potenzial, dass da was passiert. Aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, weil man weiß ja nie. Die Türkei ist jetzt in Syrien aktiv. Der Macron meint auch, ja, also so eine permanente Präsenz von der Türkei und von Frankreich und von England und von Amerika in Syrien ist ja wünschenswert. Also permanent, seine Worte. Ja, wer weiß, was da noch passiert mit der Türkei. Vielleicht wollen die sich auch noch in andere Richtungen ausweiten. Man weiß ja nie. Klein Heiko hat ja verkündet, Frieden gibt es nur ohne Assad. Die wollen noch eine Runde. Finde ich gut. Mehr Eskalation. Das hilft. Weil Gründe. Was wir jetzt gar nicht auf dem Radar hatten, war die Frau Nahles, ne? Die so mal hämisch hinterherlachen für das zweitschlechteste Ergebnis einer Bundesvorsitzenden der SPD. Wie? Seit 45. Traurig, dass die SPD da echt so eine Galionsfigur sich auswählt. Aber sie ist wegen Jesus in der SPD. Mhm. Also eine von den Guten. Was, wegen Jesus? Ja, hat sie mal erzählt, dass sie wegen Jesus in die SPD angetreten ist. Der ist ja eines Tages erschienen und hat gesagt, Andrea, du kannst alles sagen. Andrea, ich weiß, ich hätte gerade irgendwie anderen Leuten erscheinen können und irgendwie vielleicht was lösen oder irgendwie ihm helfen, aber geh mal in die SPD. Sie hat nicht gesagt, dass er das gesagt hat, sie hat nur gesagt, dass sie wegen ihm eingetreten ist. Warum? Ah ja, genau, also wenn ich an Jesus denke, denke ich an die SPD. Ja, natürlich, Gerechtigkeit und genau. So. Genau, und an mich. Ja, also zu diesem, was jetzt hier gerade eingeblendet ist, möchte ich sagen, Leute, kauft euch Popcorn, nächste Woche wird's lustig im Bundestag. Die AfD will an den Paragraf 130 StGB ran. Sonderstream? Gibt's da einen Sonderstream? Von uns jetzt, oder wie? Ja, ja. Hätte ich mir schon vorgestellt. Guck mal da, Donnerstag 26.10 Uhr. Also kein Livestream, während das stattfindet, das jetzt nicht. Also. Aber ein Sonderstream wäre schon drin, wenn es gutes Met gibt. Das ist wohl wahr, ja. Und das wird es mit Sicherheit geben. Die Beschreibung dazu ist, die AfD-Fraktion setzt sich für eine Änderung, gen. Ja, toll, geil. Okay, cool. Der Druckfehler beim Bundestag. So, setzt sich für eine Änderung im Paragraf 130 des Strafgesetzbuches StGB ein, der die Strafbarkeit der Volksverhetzung regelt. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf berät der Bundestag am Donnerstag, den 26. April 2018. Nach einstündiger Debatte soll der Entwurf, der derzeitig noch nicht vorliegt, in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz zu weiteren Beratungen überwiesen werden. Da wird mit der heißen Nadel dran gestrickt. Ja, aber es wird auf jeden Fall gut. Also es wird auf jeden Fall spaßig werden. Der Bundestag soll mal seine Druckfehler mal korrigieren hier. Ja, wahrscheinlich hat derjenige, der es geschrieben hat, oder diejenige mit den Fingern gezittert, als es geschrieben hat. Praktikant Sternchen unterstrich innen. Ich glaube, die werden auch ganz schön freidrehen bei dem Kram. Also das wird auf jeden Fall, interessant. Ah ja, wie gut. Ja. Und das Bild auch finde ich echt klasse, muss ich ehrlich sagen, dass da einfach so ein Finger da ist auf einer Taste, die nicht mal aussieht wie eine Enter-Taste, sondern aussieht wie so eine Shift-Taste. Ja. Das ist nicht mal eine Enter-Taste. Da musst du drauf drücken, damit das, was du dann schreibst, Hetze wird. Das ist genauso wie... Das ist eine Umschalttaste für Hetze. Ey. Genau, ja. Geil. So ist das. Ja. Nun zu dem Änderung des Paragraphen, das haben die schon mal versucht in einem Landtag. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das im Zusammenhang steht mit dem, was sie jetzt vorhatten. Allerdings sind die da in eine etwas andere Richtung gegangen, als man dachte. Ich zitiere mal hier kurz. Mit der Neufassung des Paragraph 130 Strafgesetzbuch, in Klammern Volksverhetzung, sollte auf Antrag der AfD-Fraktion für die Zukunft geregelt werden, dass die Verwirklichung des Straftatbestandes der Volksverhetzung gegen das deutsche Volk und deutsche Staatsangehörige möglich sei. Im bisherigen Wortlaut des entsprechenden Paragraphen bleibe nämlich unklar, in Anführungszeichen, ob auch deutsche Staatsangehörige oder das deutsche Volk von der Norm geschützt werden. Köterrasse. Also ich weiß nicht, ob es auch in die Richtung geht, mit aber Sicherheit. Ich sag nur irgendwie, Köterrasse. Nach Meinungsfreiheit hört sich das nicht unbedingt an. Es wird mit Sicherheit in die Richtung gehen, ja, das glaube ich auch. Also ja, aber trotzdem, das wird wieder jede Menge, ja, aber ihr seid doch die Schlimmsten und tralala, blablub irgendwie geben, ja. Ach ja, es gab irgendwas, können wir vielleicht auch noch kurz ansprechen, das hatte ich nicht ins Archiv reingekriegt, diese Woche irgendwie dieses Ding, dass sie mit einem Fernsehteam irgendwie Mitarbeiter von der AfD in der Bundestagskantine, die eine mit einem Niqab saß und wegen Burka-Verbot, also es war keine Burka, es war ein Niqab, stand natürlich überall Burka, aber prinzipiell ist auch egal, von daher, aber ja. Das ist natürlich gezielte Provokation, man hat sich auch provozieren lassen und drüber aufgeregt. Aber im Endeffekt alles Kindergarten. Was ich noch anmerken wollte, ich habe letzte Woche angekündigt, dass wir auf einen Rand-Report eingehen möchte, der da lautet Modern Political Warfare, also moderne politische Kriegsführung, die politische Kriegsführung der USA, Russland, Iran und des IS zum Thema hat. Die Recherchen dazu haben allerdings Überhand genommen und es wird als Sonderstream erscheinen. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Verzeiht mir. Geht in den Wald, wenn ihr zu wütend seid, deswegen. Nein, aber sorry. Also es ist einfach ausgeartet. Über 150 Zitate aus dem Report und der ist voll lang und dann ist es irgendwie besser in einem Extra-Stream. Und wenn ihr irgendwann auf der Straße rumlauft und ihr seht wieder 100.000 Euro auf der Straße liegen, gebt sie an uns. So, wenn ihr eine Million seht, dann erst recht. Ja. Du bist aber gierig. Ja, natürlich, ja klar. Ja. Für die Demokratie. Ja, ne? Also, ich meine, wenn man jetzt speziell uns nicht reich macht, was wird dann aus unserer Demokratie? Der Feminismus ist nicht der Kampf des Weibes gegen den Mann, sondern der Kampf des missratenen Weibes gegen das Wohlgeratene. Friedrich Nietzsche. Und wir waren die Waldraumaffen. Und ihr sollt euch nicht gendern lassen. Und wir sehen uns nächste Woche. Macht's euch lieb. Tschüss.